das muss man einfach häufiger mal betonen. Probiert's ja. aus, Leute, zieht euch die Schuhe an, joggt los, fertig, das ist es. So. Hallo, liebe Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe der Wechselzone Nummer 160. Und damit begrüße ich die Tabea. Hallo. Den Lukas. Hallo. Und unseren Dienstältesten, den Adrian. Hi. So, Adrian, erzähl mal bitte von deiner Woche. Du hattest ja so ein bisschen was bei uns in der Gruppe verläuten lassen, dass du irgendwie Höllisches vorhast. Irgendwas Höllisches, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes sicherlich, für manche an. Erzähl mal, was sich dahinter verbirgt. Genau, also ich kläre es mal kurz auf. Also ich habe das auch schon mal kurz bei Strava mal reingeschrieben unter einer Einheit. Also das Ganze hat den Kürzel HELL. Das Ganze leitet sich ab von Holistic Exploration of the Own Limitation with the Purpose to Learn. Also das Ganze kommt vom Kilian Jornet. Ich bin eigentlich relativ zufällig darauf gestoßen bei einem Instagram-Post von Kilian, wo er das genauer erklärt, worum es dabei geht und was er dann für eine Hell-Aktion gestartet hat. Das war auch schon richtig, richtig klasse. Aber vielleicht einfach mal beim Instagram stöbern unter Kilian Jornet, da kommt man drauf. Ja, und zwar, worum geht es dabei? Es geht einfach darum, ein Teil des Trainings, der Ernährung, wie auch immer, sich rauszupicken, vielleicht auch irgendwas, wo man wirklich das Gefühl hat, man muss da noch ein bisschen mehr Zeit dafür aufwenden oder irgendein Teil, der einen nicht so liegt. Ne? Man macht gerne die Sachen, die einen liegen und die anderen lässt man ja, da sage ich mal, unberührt. In meinem Fall war das ernährungstechnisch eine Sache, die ich schon länger auf dem Schirm hatte, und zwar wollte ich mal schauen, wie sich das Training verhält, wenn ich die Kohlenhydrate nicht komplett, aber zum großen Teil so für ein paar Tage sein lasse, so ziemlich ausschließe und mich dann halt schon ziemlich fettreich, vor allem fettreich, ja, und dann eiweißreich ernähre. Das Ganze habe ich letzte Woche Dienstag angefangen. Wir haben heute den Samstag, den 13.06. Und zwar, ich bin da relativ sanft reingestiegen, weil ich den Dienstag noch komplett trainingsfrei hatte. Ich hatte einen Ruhetag, von daher war das relativ entspannt, da die Kohlenhydrate wegzulassen. Tag darauf hatte ich einen lockeren 8-Kilometer-Lauf, bei dem das auch noch ging, wobei ich da auch schon so ein bisschen was gemerkt habe, dass die Kohlenhydrate nicht da sind. Ich sag mal, ich habe sie so an den ersten zwei Tagen so um die 70-80% runtergefahren. Ne? So, und dann habe ich am dritten Tag mir gedacht, okay, beziehungsweise den Abend davor, den Tag davor, da habe ich sie wirklich fast ziemlich komplett runtergefahren. Da bin ich mir sicher, dass ich da wirklich sehr, sehr weniger Kohlenhydrate zu mir genommen habe, und bin da an dem Donnerstag war das dann. Donnerstag, Tabea, hilf mir ganz kurz auf die Sprünge. Ja, es war der Donnerstag. Ich glaube, der Donnerstag war das. Morgens bin ich laufen gegangen und da ging absolut gar nichts. Vom ersten Schritt an hatte ich einfach schwere Beine, die dann immer schwerer und immer schwerer wurden. Leichte Steigung fiel mir so schwer, das war wirklich mega krass. Also das so zu beobachten, hat mich schon wirklich sehr, sehr, ja, sehr überrascht. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie jetzt irgendwo beim Marathon Kilometer 38 in eine selbstmörderischen, auf einem mit selbstmörderischen Pace. Also das war richtig krass. Aber das Krasseste kommt eigentlich danach, denn nach dem Lauf habe ich mir gedacht, okay, hier sollte ich jetzt wirklich stoppen und mit dem Hell-Projekt quasi aufhören, weil, ne, das führt jetzt zu nichts Guten. Habe mich dann gut verpflegt, wirklich wieder Kohlenhydrate zu mir genommen, aber auch jetzt nicht irgendwie kein Junkfood oder sonstiges, sondern wirklich gutes, unverarbeitetes Essen, und bin dann abends, Und hier nochmal vielen Dank an die Tabea, denn sie hat mich darauf, dafür motiviert, sonst wäre ich nicht rausgegangen. Denn ich hatte eigentlich vom Kopf her eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, nochmal laufen zu gehen. Tabea hat mich aber dafür dazu motiviert, nochmal rauszugehen auf eine kleine Runde. Und also das war, also diese Erfahrung war dann wiederum richtig, richtig krass im positiven Sinne, denn ungefähr, wie viel war es, vielleicht 5 Stunden später mit der Erholung, mit den Kohlenhydraten, also ich bin geflogen. Also sowas Krasses habe ich innerhalb von einem Tag noch nie erlebt, also wirklich von komplett am Boden, ich kriege die Beine nicht hoch, bis abends dann, also die Beine, die sind wirklich nur so geflogen. War nochmal ein 6-Kilometer-Lauf. Ich habe mich super gefühlt, wie gesagt, es lief. Eigentlich jeder Kilometer nur schneller, den ersten noch irgendwie locker in 5er-Schnitt. Dann ging es irgendwie, was weiß ich, 4,40, 4,20 und den letzten nochmal in 4. Und das ging ohne Probleme. Als gäbe es diesen Lauf morgens nicht, als gäbe es die Tage davor eigentlich nicht. Also war schon krass, war schon eine krasse Erfahrung. Irgendwelche Fragen bis jetzt? Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, also natürlich, so die Leistungseinbuße, du hast jetzt getestet, dass du mit Kohlenhydrate besser verfährst, was Leistung angeht. Was hat denn so deine Stimmung gesagt? Weil für mich ist abends immer wichtig, vielleicht so ein bisschen, ich liebe Schokolade, so Schokolade zu essen oder sowas, ne? Das hat ja auch unheimlich viel Kohlenhydrate. Das hält auch so ein bisschen dann meine Stimmung immer auf, ne? Wenn ich dann so ein bisschen down bin, irgendwie mal so was Süßes zu essen. War das bei dir auch irgendwie der Fall oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe wirklich keine Kohlenhydrate vermisst. Auch ich esse gerne mal hier und da Schokolade und auch mal ein Stück Kuchen oder so, gar kein Thema. Aber ich habe es erstens gar nicht vermisst. Zweitens war das stimmungstechnisch super, bis gestern. Und das ist das Interessante dabei, weil da habe ich eigentlich schon wieder 2 Tage Kohlenhydrate gegessen. Aber gestern hatte ich so irgendwie, warum auch immer, ich habe es auch einfach nicht verstanden, weil ich den ganzen Tag schlecht drauf. Ich bin gestern auch 3 Stunden Rad gefahren mit meinem Gravelbike, richtig schöne Tour. Aber irgendwie ging mir alles auf den Nerv und ich konnte es mir nicht erklären, warum. Und genau, aber ja, also ich weiß es bis jetzt nicht, warum. Wie gesagt, Kohlenhydrate habe ich bis dahin genommen. Was mir halt aufgefallen ist, dass ich an Tagen, an denen ich nicht trainiere, an dem wirklich kann ich wirklich größtenteils auf die Kohlenhydrate verzichten. Also das scheint mir halt nicht allzu viel auszumachen. Ja, das habe ich auf jeden Fall so aus der Geschichte für mich rausgezogen. Ja, ich hätte auch nochmal eine Frage, und das eher an Tabea. Du als Trainerin, hast du dir ein bisschen Sorgen gemacht, dass wie der Adrian da losgelaufen ist, oder hast du gedacht, der macht das schon? Ja, es war so ein zweischneidiges Schwert. Ich konnte es nicht so 100% unterschreiben, was er da vorhatte. Ich konnte es aber insofern nachvollziehen, weil er ja gesagt hat, er möchte das wirklich so ausschließlich für dieses Help-Projekt machen. Also ich halte wirklich von einer fettbasierten Ernährung im Ausdauersport nicht so viel. Das ist aber auch wieder, ne, Ernährung ist sehr, sehr subjektiv, aber es ist nun mal so, aber ich wusste, okay, er möchte das jetzt irgendwie durchziehen und er möchte halt gucken, wo so seine physikalischen Limits irgendwo sind. Und er wusste ja Anfang der Woche schon, was trainingstechnisch auf ihn zukommt. Und da ist er ja natürlich alt genug, um zu wissen, dass das dann eben auch scheitern kann. Ja, also er hatte wirklich einen harten Trainingsblock von Donnerstag bis Sonntag. Und Donnerstag war ja schon das erste Mal, dass er meinte, nee, das ging jetzt nicht. Ne? Da hat er ja, es wären 23 Kilometer gewesen, 10 Kilometer ist er davon gelaufen am Donnerstag. Aber das ist eben, also das ist Adrian, der möchte eben Grenzen austesten. Und so kann man eben auch einfach mal Grenzen austesten. Und ich glaube, aus Trainersicht hätte ich eigentlich, wenn sowas passiert wäre, nicht empfohlen, nochmal die Laufschuhe am selben Tag anzuziehen. Aber ich habe ihm das empfohlen mit Blick darauf, dass er dann eben auch mal erfahren kann, was Kohlenhydrate eigentlich auch so im Organismus machen können und wie schnell die vielleicht auch wieder greifen. Also ich wusste ja selber auch nicht, was passieren wird, wenn er am Donnerstag dann nochmal ein paar Stunden später gut gegessen in diesen Lauf startet. Ich habe mir aber schon irgendwie sowas gedacht, dass er dann schon merken wird, dass die Speicher wieder voll sind und dann doch nochmal so ein positives Erlebnis mit dieser Hell-Aktion einfach machen wird. Von daher, also ich finde sowas immer gut, wenn man sagt, ich möchte dann mal an meine Grenzen gehen, aber er hat eben auch von vornherein schon gesagt, wenn es nicht mehr geht, hört er auch auf. Na, also da steht dann das Training schon auch eher im Vordergrund. Und ich habe ihm einfach von Anfang an, oder ich habe ihn darum gebeten, dass er sonst eben mehr auf die regenerativen Maßnahmen schaut wie sonst. Also, dass er viel schläft, dass er gut unverarbeitet isst, auch wenn er da fettbasiert essen möchte. Und dass er vor allem viel trinkt währenddessen, weil man darf eben nicht vergessen, dass Kohlenhydrate auch Wasserspeicher sind. Also jedes Gramm Kohlenhydrate speichert 2 Gramm Wasser mit ein. Und wenn du die halt dem Körper entziehst, dann entziehst du ihm einfach auch Wasser. Und das war mir eben ganz, ganz wichtig, dass er das nochmal weiß. Und dann habe ich ihn da auch da rein starten lassen. Genau. Genau. Also 2 Sachen würde ich gerne nochmal dazu sagen, und zwar zum einen wegen der Ernährung. Also Tabea sagt es schon richtig, ne, es war so ein kleiner Test und das wäre auf Dauer wäre das halt nichts gewesen. Wie gesagt, also an Ruhetagen könnte ich mir tatsächlich das vorstellen, sage ich mal, die Kohlenhydrate ein klein wenig runterzufahren. Das zum einen. Zum anderen, was ich gemerkt habe, wenn man auf Fleisch verzichtet, und da jetzt auch noch fettbasiert essen will, ohne Kohlenhydrate, dann hat man eine ganz kleine Auswahl an Lebensmitteln. Das ist mir aufgefallen. das ist auf Dauer wäre es wirklich sehr schwierig gewesen. Ja, und das allerletzte, und das ist mir vielleicht so das Wichtigste an der ganzen Hell-Aktion gewesen. Wie Tabea ja schon richtig sagte, also ich wollte auch so ein bisschen meine Grenzen austesten. Ne? Also wie halt vom Kilians Konzept vorgesehen. Ne? Man schließt einfach ein Element aus seinem Training raus und schaut einfach, was passiert. Ne? Ich glaube, wenn man Sachen selber erfährt, man hört vielleicht so das eine oder andere, ne? Aber wenn man es selber erfährt und also ein bisschen austestet, dann hat das einen viel größeren Effekt. Ne? Das zum einen und zum anderen, ich bin jetzt so mit meinen ganzen Training der letzten schon Jahrzehnte, bin ich da wirklich an sowas wirklich sehr interessiert, ne? Einfach mal zu gucken, wie verhält sich das im Training oder wie ist das im Training. Das sind halt so Sachen, die mich persönlich halt wirklich sehr interessieren, dann vielleicht wirklich mehr interessieren als so das eigentliche Training so an sich, ne? Einfach hier und da mal so ein paar Punkte zu finden, ne? wo man vielleicht ein bisschen was testen könnte und mal schauen, was ich mir noch oder wir, Tabea und ich, uns noch mal so ausdenken für Verrücktheiten. Ja. Ja, an der Stelle würde ich vielleicht noch mal kurz da einhaken, weil es gerade auch sehr so schnell auf Kuchen und Schokolade ging, das Gespräch. Darum ging es ja nicht vorrangig, sondern es ging ja schon eigentlich um das, was sonst so über den Tag gegessen wurde, weil was man häufig auch vergisst, ne, Schokolade ist eben auch wieder sehr, sehr viel Fett. Auch so ein Kuchen ist sehr, sehr viel Fett. Also man denkt immer, da sind die Kohlenhydrate so stark drin. Sind sie auch, aber das sind auch vorrangig dann wieder fettige Lebensmittel. Einfach um das nochmal zu sagen, sonst ging dir ja auch wirklich darum, dass du so Sachen wie Nudeln, Reis, Kartoffeln auch einfach einschränkst. Ne? Ja, ja. Und dann, wie gesagt, dann wird es richtig schwierig. Ne? Also ich habe wirklich überwiegend Eier gegessen, Avocados gegessen, viel Gemüse gegessen. Quark, aber irgendwann, ne, wird's kompliziert, wenn du kein Brot, keine Brötchen, kein Kartoffel, Reis und was weiß ich noch alles hast. Und schon Fleisch sowieso nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und von daher ist das, glaube ich, auf Dauer, ich weiß gar nicht, ich meine, es gibt bestimmt so Leute, die sich so ernähren, aber also es wäre auch mal interessant zu wissen, was jemand ist, der jetzt irgendwie sich fettbasiert ernährt und jetzt auch noch zusätzlich auf Fleisch verzichtet. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Nee, so interessant, es war sehr interessant dir das, was du gerade erzählt hast. Und ich könnte dir jetzt auch noch eine Stunde zuhören. Ja, weil diese Erfahrung, da ich persönlich hätte gar keinen Bock, diese Erfahrung zu machen. Weil ich esse ja auch schon länger kein Fleisch mehr. Und für mich gehört halt wirklich Kohlenhydrate zu meinem täglichen Bedarf auch einfach dazu. Ich esse morgens mein Müsli. Da sind Haferflocken drin, Kohlenhydrate, das müsste ich weglassen. Ne? Also ist zwar auch ganz viel Obst drin und auch irgendwie Quark oder halt Joghurt oder sowas, aber da würde mich persönlich nicht satt machen. Genauso, wenn ich irgendwie was esse, ich esse ja meistens dann abends erst wieder, dass ich mittags mache ich mir vielleicht ein Brot oder sowas, weil ich brauche halt ein bisschen Energie, weil ich glaube, die Energie würde mir fehlen. Vielleicht braucht der Körper auch irgendwie Zeit, sich darauf umzustellen, ne? Ja, definitiv. Weil Kohlenhydrate gehen ja sofort in Zucker dann über, gehen in den Kopf. Du bist halt leistungsstark. Du darfst jetzt natürlich zum Mittag kein 500 Gramm Nudeln essen. Die liegen natürlich wie Blei im Magen, ne? Aber wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwie, ich sag einfach mal, ein weißes Brötchen isst oder irgendwie sowas, ne? Mit Käse drauf oder sowas, das liegt jetzt nicht so schwer im Magen. Es verdaut relativ schnell und du hast halt sofort wieder Energie, ne? Dass du dann halt auch wirklich weitermachen kannst. Und das würde mir halt wirklich fehlen. Ja. Und deswegen hätte ich gar keine Lust, da sowas auszuprobieren, weil ich genau wüsste, leistungsfähig hin oder her, aber ich würde am Ende des Tages würde ich so miese Laune haben, weil mir diese Kohlenhydrate fehlt, durch die Energie auch. Und halt diese, gerade so, Schokolade hat zwar Fett, aber halt auch viele Kohlenhydrate, gerade wenn du jetzt nicht unbedingt Zartbitterschokolade nimmst oder halt wirklich sehr dunkle, sondern vielleicht Vollmilch oder irgendwie sowas. Ist ja auch ein bisschen das Glückshormon, was dadurch ausgelöst wird, wenn man so ein Stück Schokolade isst, ne? Und das wäre so ein bisschen das, was mir dann fehlen würde und was dann bei mir auch schlechte Laune dann zum Vorschein bringt. Ja, dadurch, dass es, wie gesagt, nur für, ich wusste, dass das jetzt zeitlich begrenzt ist, ne, dann geht das ja. Also ich meine, ich bin ja zum Beispiel auch total der Süßesser am frühen Morgen. Normalerweise esse ich kein Käse oder sonstiges, nichts. Also ich esse auch entweder wie du, ne, Müsli oder halt irgendwie, keine Ahnung, Brötchen mit Marmelade oder sowas, aber jetzt habe ich morgens entweder Rührei gegessen oder Omelette und das Ganze mit Avocado, mit Gemüse, also komplett anders, aber das ging. Und was noch sehr interessant war, ist, dass ich immer so zwischen 1 und 3 wirklich einen Punkt habe. Und das macht sich auf der Arbeit sehr oft bemerkbar, dass mir fast die Augen zufallen. Wirklich so ein Leistungsloch. Und das war halt damit nicht. Ne? Also da fühlte ich mich wirklich ganzen Tag so ziemlich so stabil vom Blutzuckerspiegel, würde ich jetzt mal so sagen, ne, weil so diese Blutzuckerspitzen, die gibt's ja da so in dem Sinne nicht, ne, wenn du jetzt irgendwie morgens auf der Arbeit um 10 Uhr frühstückst und da jetzt auch wieder was ich Marmelade, Honig und dir sowas rein ziehst, dann ging's mir immer so zwischen, was weiß ich, 12:30 spätestens saß ich da und mir gedacht, also jetzt musst du dich ein bisschen bewegen, sonst fallen dir die Augen zu. Und das gab's halt eben nicht. Das war wirklich sehr positiv. Da, du hast ja auch gleichzeitig gerade mal so ein bisschen was erzählt von deinem Training. Was hast du, du hast ja erzählt, dass du gestern mit dem Graveler unterwegs warst. Hast du da immer noch danach so ein paar Auswirkungen gemerkt oder war das wirklich an dem Tag, wo du gesagt hast oder wo du morgens laufen warst, wo du so richtig down warst, als du dann Kohlenhydrate zu dir genommen hast, dass du morgens, dass du gestern auch gar nichts mehr davon gemerkt hast, dass du dich sehr kohlenhydratearm beziehungsweise die Kohlenhydrate weggelassen hast. Hast du da gestern schon noch was gemerkt vom Training her oder war das? Also ich habe mich morgens vor der Radfahrt habe ich noch gut gegessen, ne, so wieder das Übliche am frühen Morgen und dann bin ich halt losgefahren irgendwann. Ich habe den Fehler gemacht, ich hatte zu wenig Wasser und zu wenig Verpflegung und dadurch, dass ich halt die ganze Zeit, ich hatte zwar Geld dabei, aber dadurch, dass du, weißt du, die meiste Zeit eh im Wald bist oder irgendwelchen Feldwegen, wo du dir eh nichts kaufen kannst, ist mir alles ausgegangen und ich erst so die letzte halbe Stunde mir was holen konnte auf der Tanke, war ich da schon ziemlich leer. Also da, aber das würde ich sagen, das war Eigenverschulden, das hatte, glaube ich, jetzt mit der Aktion nichts zu tun gehabt. Was halt aber auffällig war, ne, ist das, was ich vorhin erzählt habe, mit der Laune, ne? Und das, wie gesagt, obwohl ich schon den Tag davor mit Kohlenhydraten angefangen habe, aber das war wirklich, eigentlich zog sich das danach den ganzen Nachmittag noch über, also das war wirklich krass. Vielleicht habe ich mich da wieder komplett leer gefahren mit den Kohlenhydraten, wer weiß, aber das war, so habe ich das schon lange nicht erlebt wie gestern. Okay. Ja. Also ich kenne das, ich laufe oft nüchtern, da ich dann vor der Arbeit laufe, das sind dann so immer so 10 bis 12 Kilometer und also ich habe jetzt lange Läufe auch mal bis 25 nüchtern gemacht, das kriege ich auch hin und ich weiß noch, als ich für Ultras trainiert habe, dass ich wirklich nüchtern auch bis zu 50 Kilometer laufen kann. Habe okay, immer krass. Ein bisschen was dabei, an Notfallgels oder sowas, aber also das habe ich früher geschafft, aber auch nur, weil ich mich halt auch einen Tag vorher, vor so langen Läufen, relativ kohlenhydratereich dann ernährt habe, ne? Mhm. Weil wenn du vorher nur so ein Salat isst, dann hast du natürlich auch keinen Bums in der Beine, ne? Das stimmt. Wie sieht's denn bei den anderen aus? Wie waren eure Trainingswochen, beziehungsweise was habt ihr beim Training gegessen? Ich überlege gerade wirklich, was ich beim Training so esse. Ich habe es im Vorgespräch eben schon gesagt, dass meine Ernährung gerade nicht so top ist. Dafür hast du gute Laune. Ja, ich habe also super gute Laune. Und genau, ich bin eher der Mensch gerade im Sommer, dass ich sehr, sehr gerne einfach sehr viel Obst esse. Auch nach dem Training, nach langen Läufen hat man auch gleich den Wasserhaushalt wieder gut mit ausgeglichen. Ja, bei mir das Training ist jetzt, ich will nicht sagen runtergefahren, aber zumindest von den Kilometerumfängen deutlich runtergefahren worden vom lieben Adrian, den ich mir jetzt mal mit in mein Training geholt habe. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mich sonst, glaube ich, wieder maßlos überschätze und gerade noch so eine Leichtathletikprüfung ins Haus steht in 6 Wochen. Genau, das heißt, ich sitze eigentlich auf heißen Kohlen, weil ich jetzt seit 3 Wochen nicht mehr wirklich über die 20 Kilometer gegangen bin. Gut, ich hatte dieses Brüder-Grimm-Experiment, aber das waren ja dann auch geteilte Läufe. Aber ich vermisse das Laufen schon wirklich. Aber versuche gerade so ein bisschen mehr Fuß zu fassen im Krafttraining. Genau, das einfach, ja, die Kraft ein bisschen mehr kommt, die Schnelligkeit noch mal ein bisschen zurückkommt und alles, was mit Länge und Distanz zu tun hat, schiebe ich ein bisschen weiter ins Jahr und in den Sommer rein. Aber ansonsten läuft's gut. Knie hat sich auch wieder erholt nach dem Brüder-Grimm-Lauf. Sehr alles, schön. Alles gut. So, Lukas, wie sieht's bei dir aus? Zwischen Arbeit und Häusle bauen, hast du da noch ein Gap, wo man sich sportlicher Aktivitäten, die man dazwischen schieben kann? Oder sieht es eher eng aus? Ach, eigentlich geht's. So gerade jetzt war so ein bisschen auch Leerlauf auf der Baustelle. Jetzt ist gerade so ein bisschen Verzögerung wegen den Fenstern. Das Dach wird jetzt als nächstes gemacht. Also da, von daher bin ich jetzt erstmal ein bisschen raus. Ich laufe eher so ein bisschen nach Lust und Laune. Prinzip, so was mir gerade an dem Tag so ein bisschen vorschwebt, wie auch so ein bisschen das Wetter ist, auch mal ganz schön. vom Stil her habe ich mich die Woche ganz, ganz schlecht ernährt, denn wir waren im Europapark, da gab es nicht so viele gute Sachen. ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen vom Europapark erzählen, wie es da so abgegangen ist in Corona-Zeiten, was vielleicht so für die eine oder den anderen so ein bisschen interessant ist, wenn er doch damit mal plant oder sich überlegt, doch mal was zu machen. Und ich muss sagen, ich war eher positiv überrascht, wie es da eigentlich ausgesehen hat. Der Europapark ist ja erstmal recht groß, man muss halt seine Tickets, Das war halt ein Geschenk für meine Freundin zu ihrem Geburtstag. Da habe ich ihr 2 Tage Europapark geschenkt. Da musste man die Tickets, die man eigentlich vom April bis November einlösen kann, musste man halt aufs Tag genau datieren. Und wir hatten das ja eigentlich schon geplant und so. Deswegen wussten wir, an welchen Tag wir dann ungefähr dahin wollen. Hatten uns auch so eine Übernachtung in so ein Airbnb, also wir waren dann in Rust selber quartiert für die 2 Tage. Ich muss sagen, ein Tag würde sogar reichen, also wenn man einen Tag vorher anreist, recht früh reingeht, also der Park macht um 9 Uhr auf, aber der ist schon früher auf, damit man quasi reingehen kann und sich schon mal anstellen kann, dann kommt man eigentlich ganz gut durch, zumindest zur momentanen Zeit. Also ich meine, wir haben jetzt Mitte Sommer, wenn man so will, und der Park war, muss man natürlich auch sagen, die Tickets sind auf eine bestimmte Zahl, die hier nicht kommuniziert wird, begrenzt, also wenn die Zahl erreicht ist, dann lassen sie auch keinen mehr in den Park rein. Man muss, wenn man irgendwo überdacht oder steht oder wenn man irgendwo in ein Geschäft reingeht, muss man halt Mundschutz tragen, auch in den Schlangen muss man Mundschutz tragen, auch auf den Achterbahnen muss man Mundschutz tragen. Ich hatte mir aber aus Bequemlichkeit mal einen Buff gekauft, was man jetzt so anziehen konnte. Auf den Achterbahnen habe ich mir dann aber Mundschutz angezogen, weil ich mir, das Buff war dann eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen leichter über die Nase, es wäre weggeweht worden. Ja, ansonsten hat man immer so Linien auf dem Boden bei den Schlangen, wo man halt sich hinstellen darf. Und ja, ich muss sagen, so im Großen und Ganzen war das sehr positiv von den Leuten auch ausgeführt worden. Also ich habe jetzt, natürlich gibt es hier und da mal welche, die sich so ein bisschen aus der Reihe tanzen und dann keinen Mundschutz in der Schlange tragen oder sowas. Ja, das hat man ja immer. Ich hatte auch einmal eine Begegnung, wollten wir auf eine Achterbahn drauf und hinter uns war eine Gruppe von 4 Männern, die sehr nah kamen und wir sind dann in so ein Häuschen rein da. Ich glaube, das war der Matterhornblitz oder so hieß der, keine Ahnung. Sind wir dann rein und die hingen uns dann wirklich schon am Rücken dran und dann habe ich mich mal rumgedreht und gesagt, hey, Jungs, halt mal bitte Abstand. Und dann haben sie es halt auch gemacht, aber ansonsten, wie gesagt, war es eigentlich so von dem Publikum her war es schon in Ordnung. Also, und wie immer, Europa-Park ist sehr, sehr schön. Die Achterbahn auch alle noch wie in Erinnerung gehabt. Die eine mal ein bisschen besser als die andere, muss ich sagen. Ich mag ja die Blue Fire eigentlich sehr, weil man da so mit dem Katapultstart in 2,5 oder 2,8 Sekunden war es, von 0 auf 100, das ist schon, geht schon gut ab. Den Wodan, dann bin ich das erste Mal gefahren, das ist so eine Holzachterbahn, den fand ich richtig cool, weil ich mag es ja halt, wenn so im Anstehbereich, wo man sich auch größtenteils auffällt, detailverliebt arbeitet, beziehungsweise gab es halt noch so Rätsel, weil der Wodan eher so ein bisschen auf skandinavisch getrimmt ist. Da gab es halt noch so Rätsel so zum Tor und solche mythischen Figuren. Fand ich auch eigentlich ganz schön. Zeitfaktor, man hat natürlich die App, da kann man gucken, wie lange man wo anstehen muss. Dann hat man noch, gibt es virtuelle Linien, wo man sich anstellen kann, virtuell. Man kann halt andere Sachen in der Zwischenzeit machen. Man kriegt dann einen Timeslot von 10 Minuten, also sage ich mir jetzt mal von 3 bis um 10 nach 3. Dann geht man dann hin, lässt man dann quasi so abscannen und da geht man quasi, das ist glaube ich so die Single-Ride-Schlange, wo man dann bis nach vorne hindurchgeht und dann kriegt man sofort einen Sitz sozusagen. Das ist halt praktisch, man hat meistens so ein paar Stunden Zeit, bis man dann wirklich drankommt. So, ich glaube, 1,5 haben wir meistens gewartet, aber in der Zwischenzeit kann es halt was anderes machen, muss sich halt nicht anstellen. Das war halt echt ganz schön und ja. Gab es das vor Corona auch schon mit dieser App? Nee. Also die App gab es schon, also du kannst, die gibt es auch im Phantasialand, da kann man ja gucken, die Wartezeiten sind. Mhm. Gerade im Europapark lohnt sich, weil der ist ja riesig, also der ist ja echt riesig groß, da läuft man ja stellenweise von, also die Silverstar zum Beispiel, die ist recht am Anfang in Frankreich und die Blue Fire ist in, was ist das da hinten? Ah, siehst du mich überdeckt, ich weiß gerade nicht, welches Land da hinten ist, in Griechenland ist es nicht, Russland, glaube ich, irgendwie sowas. Und da läuft man wirklich eine Viertelstunde quasi. Oder krass. 10, wenn man gut zu Fuß ist, bis eine Viertelstunde läuft man dann dahin. Und man will ja nicht durchhetzen und dann sind ja auch noch Leute und Gruppen unterwegs. Also da ist schon echt ein großer Park und gibt halt echt für groß und klein dann halt auch was. Wir waren ja halt auch, da musste ich an die Tabea denken, waren wir in Grimms Märchen. Da ist echt. Da ist echt richtig schön gemacht, so für die Kinder auch. Wir standen dann da, weil da gibt's die Toiletten sind meistens irgendwie auch in den Themen selber. Da war ich halt so in so einem Knusperhäuschen war ich da drin. Das war halt echt ganz cool. Dann hatte ich auf meine Freundin gewartet und auf einmal bläst es von der Seite irgendwelchen Schaum. Und dann habe ich gesehen, das ist halt Frau Holle, die ihr Kissen gerade ausschüttelt. Und dann wird da mit so einer Düse ein bisschen Schaum durch die Gegend geblasen. Das ist schon echt schön gemacht. Und man kann halt auch in bestimmte Bereiche mal reingehen oder dann ist dann so ein, wie nennt man diese alten, wie nennt man diese Dinger, zum Klopfen, weißt du, wie früher immer. Wenn man das dreimal klopft, halt, dann kommt so eine Stimme von einer Hexe, dass du sie in Ruhe lassen sollst oder verschwinden sollst, irgendwie sowas. Das ist echt liebevoll gemacht. Und ja, man kann da echt sehr viel Zeit verlieren. Und wir waren ja am zweiten Tag dann halt auch da, haben uns dann halt nochmal auf so schönere Sachen konzentriert, wie zum Beispiel jetzt die Grimm-Märchenwald oder auch mal so den, soll ich sagen, die anderen Länder, wo wir jetzt nicht unbedingt waren, wie jetzt Spanien, da gibt es halt keine Attraktion, da gibt es halt meistens die Hotels und so und da konnte man halt nochmal so ein bisschen rumgehen und so. Was ein bisschen schade war, dass wenn du jetzt was essen willst oder so, also wenn du jetzt nicht unbedingt was auf die Hand willst, sondern wirklich was essen willst, dann musst du dich meistens sogar anstellen und warten, bis dann halt ein Tisch frei wird. Das haben wir dann meistens komplett sein gelassen und dann halt mal was auf die Hand geholt. Ja, aber wie gesagt, jetzt von den Anstellzeiten her war es, finde ich, tragbar. Ich hatte schon Schlimmeres erlebt, muss ich sagen, weil ich glaube, nicht so viele Leute da reingehen. Also ich glaube, viele haben auch noch ein bisschen Bedenken, aber ich muss echt sagen, wenn man da ist, ja, wird man die Bedenken schnell loswerden, weil das echt überschaubar ist. Die Maßnahmen werden zum größten Teil eingehalten oder man wird halt auch darauf aufmerksam gemacht. Ich muss sagen, war sehr gelungen. Das Wetter hat auch gepasst. Wir sind dann am Dienstagmittag sind wir dann so langsam wieder Richtung Heimat gefahren. Da hat es auch angefangen zu regnen. Also haben wir genau den perfekten Absprung geschafft. Und ja, also war echt schöne 2 Tage. Aber wenn man so ein Tag reicht auch, wenn man halt mal einmal alles fahren will. Und große Empfehlung von mir. Danke, Lukas, für den Einblick. Ich war zum Beispiel noch nie im Europapark und du schwärmst ja davon. Ich wusste gar nicht auch, dass es solche, also dass es wirklich so Länder gibt, wie du gerade sagst, Frankreich und Russland. Ist halt Europapark, halt, deswegen sei er danach genannt worden, weil überall die Themenbereiche sozusagen in Länder aufgeteilt sind. Cool. Kommst halt in Deutschland rein, dann sieht es halt auch so ein bisschen bayerisch ja. aus. Danke. dann gehst du halt weiter, dann kommt Italien, da hast du halt auch viele Pizzerien und sowas. Dann gehst du weiter, kommt die ersten Achterbahnen, da ist halt auch Frankreich, dann kann man da so in Moulin Rouge reingehen, was halt die Can-Can-Achterbahn ist. Das ist dann halt so eine Dunkelachterbahn. Wer das dran? Also ich bin das erste Mal auch in so einem Virtual Coaster mitgefahren, der auch wirklich auch fährt. Ich hatte erst gedacht, du kriegst halt eine VR-Brille auf und dann fährst du, dann stehst du da und wirst halt ein bisschen durchgestellt, aber du bist wirklich gefahren. Das Problem bei dem war, dass ich losgefahren bin, aber die Brille hat sich noch nicht bewegt. Also das, was du gesehen hast, hat sich noch nicht bewegt gehabt. Das kam dann immer verzögert und mir wurde sofort schlecht. Also mir wurde so schlecht, ich musste irgendwann mittendrin in diese Achterbahn einfach die Augen zumachen, sonst wüsste ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Ich habe gesagt, nie wieder VR-Achterbahn. Das geht nicht an mich. Wir waren im Phantasialand am Anfang des Jahres, das hat mir meine Freundin geschenkt zu Weihnachten, so Phantasialand Wintertraum, weil ich liebe ja den Taron. Das ist ich würde nicht untertreiben, wenn ich sage, es ist vielleicht sogar die beste Achterbahn in Deutschland. Das Ding ist so krass. Du wirst ja auch beschleunigt, aber du hast mittendrin auch nochmal eine Beschleunigung und die geht schon gut ab. Also ich bin noch nie aus einer Achterbahn ausgestiegen wie dieser, wo du dann steigst aus und hast einfach richtig zitterige Knie davon. Also Phantasialand Taron ist echt Empfehlung wert. Habe ich gerade einen Faden verloren, was wir eigentlich gesagt hatten. Es war auf jeden Fall, da hat ein Virtual Coaster, den gibt es nämlich auch im Phantasialand, aber den hatten wir leider verpasst, weil der um 4 Uhr schon komischerweise zugemacht hat, warum auch immer. Und dementsprechend hatte ich es erstmal ausprobiert und ich muss sagen, auch nie wieder. Aber Henning, wenn du es noch nicht gemacht hast, fahr mal hin, Phantasialand oder ich glaube, bei euch in der Gegend gibt es sogar auch 1-2 richtig gute. Heidepark gibt es bei uns, da war ich früher öfter. Zum Beispiel. Und? Irgendwo in der Nähe von in der Chemnitz, glaube ich, gibt es auch nochmal einen richtig guten Plom oder so heißt das, glaube ich. Keine Ahnung. Da gibt es halt auch eine gute, ganz gute Achterbahn. ich höre jetzt gerade so raus, dass du so ein bisschen Achterbahn-fanatisch bist, oder? Geworden, ja. Also so vor 5 Jahren oder sowas, da hatte ich immer so ein bisschen auch Bedenken, sage ich jetzt mal. Also was ich auf keinen Fall mache, ist halt mittlerweile VR, so kann ich dir sagen, da bin ich raus. Wasserachterbahn bin ich überhaupt kein Fan von. Ich würde es machen, wenn jemanden zuliebe, damit er auch mitfahren kann, wenn er nicht alleine fahren will. Aber ich bin halt wirklich nicht so der Wasserachterbahn-Fan. Und was ich auf keinen Fall mache, ist solche Sachen, die sich halt drehen. Wenn die sich drehen und dann noch in der Drehung drehen, weißt du, wie man die aus der Kirmes kennt oder so. Wow, das sind Dinger, da wird mir dann übelst schlecht davon. Deswegen solche Sachen versuche ich auszuschließen. Aber was mit Geschwindigkeit zu tun hat und sowas, da bin ich echt mittlerweile richtig Fan geworden. Ja, ist cool, ey. Jetzt würde ich einfach mal nochmal den Übergang zu Tabea wagen, weil die Tabea einen wirklich sehr, sehr interessanten Interviewpartner hatte. Ja, ich habe auch schon überlegt, wie ich jetzt den Bogen am besten schlage zwischen Geschwindigkeit und Europapark und diesem Interview, aber mir fällt einfach nichts Gutes ein. Ja, doch, siehst du, jetzt habe ich einen sehr, sehr schneller Mann, der Jan Fitschen. Fast so schnell wie die Achterbahn im Europapark. Ja, genau, mit dem haben Ludwig und ich gesprochen. Der wird sich im Interview jetzt natürlich gleich nochmal selbst vorstellen und erzählen, was der mittlerweile so macht. Ein sehr, sehr inspirierender und motivierter Mensch, der uns da gegenüber saß via Skype. Ich habe richtig viel mitgenommen aus dem Gespräch. Ich hoffe, ja, es ist für die Hörerinnen und Hörer auch was dabei. Wir haben über viele Dinge geredet. Wir haben über seine Art des Coachings geredet, über seine Art, Sport zu betreiben. Er hat mittlerweile auch schon Bücher geschrieben. Davon nehmen wir eins genauer unter die Lupe. Er erzählt ein bisschen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, ihm einfach nur zuzuhören. Also ja, lehnt euch zurück und genießt dieses Interview. Und ich wünsche viel Spaß. Ja, läuft Tabea und ich. Wir freuen uns ganz besonders über einen ganz speziellen Gast, den wir diese Woche begrüßen dürfen. Ein Meister seines Fachs. Und zwar ganz buchstäblich, ganz genauer gesagt sogar ein Europameister. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Podcast Jan Fitschen. Hallo Jan. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf hier. Die Frage, die man allen stellt, mit denen man spricht im Moment, wie geht's dir? Ja, also es könnte natürlich besser gehen, wenn es irgendwelche Wettkämpfe und Ähnliches gäbe. Aber ich muss sagen, also ja, gesund geblieben, wunderbar. Die Kinder drehen auch noch nicht am Rad. Also ist schon in Ordnung zumindest, ja. Es lässt sich leben, das ist doch schon mal sehr schön zu hören. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist deutscher Meister in Crosslauf, im 5000-Meter-Lauf, im 10-Kilometer-Lauf, 10-Kilometer-Straße. Du hast diverse andere Meisterschaften gewonnen, Hallenmeisterschaften gewonnen. Du bist Europameister geworden 2006 in Göteborg mit einem weltberühmten YouTube-Video, das man gar nicht oft genug erwähnen kann, weil es wirklich, wirklich sehenswert ist. Ja. Du hast deine aktive Karriere dann 2015 beendet, richtig? Genau, offiziell 2015. Also 2013 hatte ich dann eine Fuß-OP, wie das dann so oft ist. Ne? Irgendwann ist dann ein bisschen übertrieben worden mit dem Leistungssport. Und dann habe ich 2 Jahre halt noch gesagt, so komm, probierst du noch. Ganz viel Alternativtraining, Aquajoggen, alles Mögliche. Ja, und nach 2 Jahren habe ich dann gemerkt, so tut immer noch weh. Und ich bin jetzt 2 Jahre raus und Ende 30. Ja, der Drops ist gelutscht, wie man so schön sagt. Ne? Da war dann Ende. Dann schließen wir doch gleich an. Was macht denn Jan Fitschen heute noch so? Ja, heute läuft er zum Glück wieder. Das ist ganz angenehm. Und ja, also natürlich nicht mehr jetzt leistungsorientiert und zielorientiert mit Wettkampfgedanken. Aber ich bin tatsächlich jetzt, ja, Berufsbezeichnung ein bisschen schwierig. Aber ich sag gerne, ich bin langsamer Profiläufer. Sprich, ich bin halt wirklich einfach nicht mehr schnell, ne? Zumindest verglichen mit früher überhaupt nicht mehr schnell. Aber ich bin immer noch, und das ja finde ich natürlich genial, da bin ich sehr, sehr dankbar und happy, bin immer noch im Laufsport unterwegs, beruflich, mit Vorträgen, mit ja, Experten, Co-Kommentationen im Fernsehen, mit Bücherschreiben, mit ja, allem Möglichen, was Social Media angeht und so weiter, Laufcamps. Und das ist eine coole Sache, weil ich damit nicht unbedingt gerechnet habe, dass das möglich ist und auch, ja, ich wusste nicht, wie viel Spaß das machen kann. Hast du dir am Anfang schwer getan, so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, runterzukommen aus diesem wirklich Leistungssportbereich mit entsprechenden Auszeichnungen in ein, sagen wir mal, normaleres Leben, wie du es gerade geschildert hast? Ja, das war ja irgendwie schon so ein bisschen so ein schleichender Prozess, ne? Also Verletzungen hatte ich immer schon mal wieder, auch zwischendurch mal 1,5 Jahre, wo ich keine Wettkämpfe machen konnte. Dann ging das halt mal wieder. Dann war es jetzt so, dass ich ja wirklich über 2 Jahre, sag mal so nach und nach, ist das dann so eingesickert, okay, es wird nicht besser mit der Verletzung. Und dann nach 1 Jahr musste ich dann eben halt nochmal operiert werden. Und dann war eigentlich schon klar, das wird jetzt mal ganz, ganz zäh. Das heißt, ich konnte mich da so ein bisschen dran gewöhnen. Und ja, ich sag mal, optimal ist es nicht, ne, ist klar. Also ich glaube, keiner hört da in dem Bereich irgendwie freiwillig auf und sagt jetzt super, ne, weil ich dachte auch gerade, jetzt hätte meine Karriere gerade im Marathon erst so richtig begonnen, ne. Ich bin also 2012 meine Marathon-Bestzeit gelaufen dann in Berlin mit 2 Stunden 13. Dachte ja, super, da geht auf jeden Fall noch mal was. Hab wie viele andere wahrscheinlich auch vor der Zeit unter 2:10 dann irgendwie mal geträumt, wenn du so in dem Bereich bist. Aber das war dann halt nicht mehr drin. Und ich habe irgendwann festgestellt, es ist halt cool, dass du nicht mehr ständig so unter Strom stehst, ne? Also Leistungssport ist genial und macht Spaß, aber du hast auch oft dieses, ich muss jetzt dieses, ich muss jetzt jenes und jede kleine Erkältung wirft dich halt, ne? Also mach deine Jahresarbeit zunichte, wenn die falsch, zum falschen Moment kommt. Und hab dann festgestellt, jetzt hast du mal mehr Zeit für die Familie und sowas, das ist schon auch alles eine tolle Sache, alles deutlich entspannter als früher. aber die Erfolge, die fehlen mir nach wie vor. Ne? Dieses wirklich da oben auf dem Treppchen stehen und sagen, ey, du hast jetzt viel und hart trainiert und jetzt wirst du belohnt dafür, das gibt's jetzt so in dem Maße leider nicht mehr. Aber du gibst die Begeisterung ja und die Liebe zum Sport entsprechend weiter. Du hast danach erstmal ein Buch geschrieben, dazu kommen wir aber gleich noch. Ich finde aber mindestens genauso spannend das, was du heute machst, also um jetzt gleich mal die Brücke ins Jetzt zu schlagen sozusagen, denn du bist ein bisschen zum Laufbotschafter geworden, richtig? Mit einem noch relativ neuen Projekt. Ja, also ich habe so verschiedene Sachen immer mal wieder ja auch ausprobiert und dann kamen unter anderem auch diese Vorträge dazu und dann auch die Laufcamps und bei diesen Laufcamps habe ich festgestellt, da sind relativ häufig auch wirklich so Einsteiger mitgefahren. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich besonders viel Spaß macht, mit eben auch diesen Laufeinsteigern dann gemeinsam was auf die Reihe zu kriegen, weil die sehr schnell natürlich Fortschritte erzielen. Das heißt, da brauchst du ganz, ganz wenig Aufwand und auch die Tipps, die man geben kann, sind wirklich super leicht umzusetzen. Und deswegen habe ich gesagt, hey, pass mal auf, viele Leute, die schon laufen, die kennen mich sowieso, ne? Und mit denen kann ich gut quatschen und wunderbar. Aber schön ist es doch, wenn man einfach noch mehr Leute auf diese Reise zum Läuferleben mitnimmt. Ne? Wenn man Leuten, die sagen, ja, ich würde ja gerne mehr Sport machen, aber ich weiß nicht so richtig wie, ne? Und die dann einfach vielleicht, wenn sie es mit Laufen probiert haben, den Fehler gemacht haben und sind zu schnell losgelaufen. Und deswegen fangen sie eben nicht an mit Laufsport. Und dann habe ich halt gesagt, hey, pass mal auf, das ist eine Idee, jetzt gründe ich eben oder starte mein Projekt 10.000 mal 10.000. Ja, ist natürlich so ein kleines Spielchen, ne? Also ich möchte 10.000 Leute, die bisher wenig oder gar keinen Sport machen, dazu kriegen, dass sie 10.000 Meter am Stück schaffen, ne? Klar, ich bin auch 10.000 Meter Europameister, ne? So schließt sich dann der Kreis, ne? Das soll ja auch alles irgendwie eine schöne Geschichte sein und habe mich eben auch daran erinnert, wie ich selber mit dem Laufen angefangen habe, ne? Das war wirklich so ein kleiner Lauftreff und dann ging es da mit Mama und Papa und Kind und Kegel zum Joggen und habe gedacht, das war toll. Das hat mein Leben so verbessert, so geprägt. Und wenn es diesen Lauftreff damals nicht gegeben hätte, dann weiß ich jetzt im Nachhinein, würde mir was fehlen. Also, ich will was zurückgeben. Ich starte selber den Lauftreff, aber den halt eben digital, ne, weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann. Aber durch die sozialen Medien, ne, durch meine Trainingspläne, die es kostenlos gibt, durch den Instagram-Live-Chat und Ähnliches, geht's eben dann doch. Ne? Also man kann sich da über laufeneseinfach.de, das ist die Webseite dazu, da kannst du dich einfach für Newsletter anmelden, dann kriegst du die Trainingspläne von uns, dann kann man mir eben Fragen stellen über Instagram, über Facebook, über E-Mail, was auch immer. Und so kann ich wirklich ganz, ganz viele Leute zu Hause abholen, immer mit diesem Motto eben, Laufen ist einfach. Ne, also man darf das nicht verwechseln, Laufen ist nicht leicht, ne? Ihr wisst es, ja, man muss sich quälen und man hat keinen Bock und es ist eine ösige Schinderei, aber also du brauchst dir am Anfang nicht Gedanken machen über die richtige Pulsuhr, über die richtige Atmung, über die Armhaltung, sondern du musst am Anfang, es ist wirklich einfach, du musst nur ganz langsam losjoggen und dich zwingen, Handbremse angezogen, möglichst wenig nachdenken, einfach mal machen. Und das, glaube ich, kann man super rüberbringen und das zeigt sich jetzt auch. Also das Projekt läuft jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Ne, wir haben also die ersten paar Leute, die das geschafft haben und die sagen, wie geil und danke und überhaupt. Das muss man einfach häufiger mal betonen. Probiert's aus, Leute, zieht euch die Schuhe an, joggt los, fertig, das ist es. So, und das ist geil, ne? Das ist richtig geil. Also auch einfach eine richtig schöne Motivation zu sagen, irgendwie will man vielleicht was zurückgeben oder man will mehr Leute das spüren lassen, was man selber ja spürt oder mit dem Laufen verbindet oder so. Was ich mich da frage, also wenn du dich dann doch eher auf die Laufanfänger konzentrierst und ich meine, jeder Athlet oder jede Athletin bringt ja immer was ganz anderes mit in so den ersten Lauf oder in die erste Laufwoche, den ersten Trainingsplan. Was ist denn das, worauf du eigentlich bei jedem Athleten aufbauen kannst? Also was ist so die Quintessenz, wo du sagen kannst, fangt mal damit an und dann wird es eine runde Sache? Oder sagst du, das ist eigentlich total unterschiedlich und da braucht jeder eine individuelle Betreuung? Am schönsten wäre es natürlich, klar, wenn man jeden jetzt einzeln betreuen könnte und bei jedem erstmal gucken könnte, wie viel Zeit hast du, wo kommst du her, hast du vielleicht mal 10 Jahre Fußball gespielt? Ganz klar, aber die grundlegenden Sachen, die sind eigentlich bei wirklich allen Laufeinsteigern gleich. Und das habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen. Jeder Laufeinsteiger oder zumindest würde ich behaupten, 95% der Laufeinsteiger, die laufen zu schnell los. So, ne? Weil man sich einfach, das ist ja so, wenn du laufen willst, dann guckst du, was machen andere. Und dann siehst du andere, die laufen halt schon seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, seit 20 Jahren. Aber das weißt du nicht. Also probierst du es genauso zu machen wie die. Rennst los nach 5 Minuten, roter Kopf und außer Atem und dann fängst du an zu schimpfen und sagst, was soll der Mist hier? So. Ne? Das heißt, das ist so schön, dass du genau weißt, liebe Leute, egal wie viel Talent ihr habt, egal wie schwer ihr seid, versucht doch einfach mal wirklich, wirklich langsam zu rennen. Und dann kommen die Leute nach dem ersten Mal, wo sie das probiert haben, kommen die Leute schon nach Hause und sagen, wie geil ist das denn? Ich kann ja tatsächlich 10 Minuten am Stück ohne Pause oder ich kann vielleicht sogar schon 20 Minuten oder vielleicht sogar 30 Minuten. Das hätten sich die Leute ganz, ganz oft niemals zugetraut, wie viel sie schon schaffen, ohne wirklich zu trainieren. Nur dadurch, dass sie langsam loslegen. Das ist geil, ne? Wenn du das 2-3 Mal erlebt hast, wenn die Leute das ausprobieren und dann so, oho. Ja, ich glaube, cool. da darf man nicht müde werden, das auch immer wieder zu betonen, wie wichtig das ist. Also ich habe auch so ein paar Laufanfänger im Coaching mit drin, nicht so viele wie du wahrscheinlich, aber häufig ist es ja diese Hemmschwelle, die die Leute haben, ne? Also die denken ja, das muss jetzt gut aussehen und ich muss jetzt irgendwie eine Mindestgeschwindigkeit haben. Und wenn ich langsamer jogge, als ich gehe, ist das ja total blöd. Und warum soll ich das machen? Aber wenn sie es das erste Mal gemacht haben und das erste Mal draußen waren und so merken, hey, ich fühle mich ja gut und das äußere Bild ist vielleicht das eine und sieht nicht top aus, aber daran kann man ja arbeiten, damit kann man irgendwie aufbauen, dann ist das echt schön. Und ich glaube, da muss man einfach immer mal wieder nochmal sagen, hey, ja, einfach einmal über diese Schwelle rübergehen, sagen, ist mir jetzt egal, ich mach's jetzt einfach. Und dann kommen die Erfolge ja einfach so erstmal. Ne? Das ist ja das, was du gerade sagst. Als Anfänger hat man ja so große Erfolge, die man feiern kann, innerhalb von Wochen eigentlich schon. Ja, das ist wirklich genial. Ne? Also du machst es mit so einfachen Mitteln und hast so eine coole Fortentwicklung, ne? So ein cooles Erfolgserlebnis. Das ist genial. Aber klar, ne? Du musst die Leute erstmal packen. Und was natürlich schon auch wichtig ist, die Leute müssen sich schon darüber im Klaren sein, warum sie überhaupt mit dem Laufen anfangen. Ne? Weil dieses, ja, ich wollte ja schon immer mal, aber warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Das ist schwierig, weil man es dann halt nicht schafft, dieses Regelmäßige, was man schon irgendwie braucht, auch aufrecht zu erhalten. Ne? Weil, naja, wenn du einmal joggen gehst und dann machst du 3 Wochen nichts und dann gehst du nochmal joggen, dann kommt diese Fortentwicklung nicht und dann kommt dieses Erfolgserlebnis nicht und dann macht es auch keinen Spaß. Ne? Sondern man muss wirklich mal klar sagen, liebe Leute, okay, ne? Und wenn du Coaching machst, das ist ja auch so, da kommen die Leute vorbei, weil sie sich entschieden haben, ne? Weil sie sagen, ich will jetzt wirklich. Also einmal hinterfragen, warum willst du eigentlich, und dann mit diesen ganz einfachen Mitteln das Ding anpacken. Jetzt hast du ja, was die Läuferschaft angeht, klar, die haben alle das gleiche Motiv, sie möchten zum Laufen anfangen und möchten Spaß am Laufen finden, eine relativ bunte Mischung aber doch dabei. Und ich glaube ja, wenn du dann so merkst, oh super, das wirkt bei mir oder das macht mir Spaß oder ich werde besser und ich werde schneller, dann kann sich Begeisterung ja in verschiedene Richtungen entwickeln. Ja, also es kann entweder dazu führen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal langsam weiter und werde immer besser, sehr schön, ja, ich mache das, was Jan mir auch sagt. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, okay, und jetzt will ich es aber richtig wissen, jetzt wird mal richtig weitergeballert. Ja. Was würdest du sagen, also auf der einen Seite, was kommt öfter vor? Und auf der anderen Seite, wie motivierst du die Leute weiterzumachen? Aber wie bremst du die Leute denn auch aus, damit die eben nicht komplett überambitioniert sich ihre Körper ruinieren? Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach, zumal es ja tatsächlich so ist, das Talent ist ja auch wirklich sehr unterschiedlich verteilt. Ne? Also es gibt Leute, die stellen sich wirklich hin, haben nie wirklich Sport gemacht und rennen dann halt eine halbe Stunde oder vielleicht sogar direkt mal nach 3 Wochen 10 Kilometer am Stück. So, die, muss ich zugeben, erreiche ich mit meinem Projekt jetzt nicht wirklich, weil wir einfach diese andere Richtung gehen, dass wir sagen, möglichst schonend, möglichst langfristig aufbauen. Das heißt, ich probiere die Leute immer so ein bisschen runter zu bremsen und sage, hey Leute, passt mal auf, probiert das doch erstmal über ein paar Wochen. Und wenn ihr es dann schafft, wirklich 10 Kilometer am Stück zu laufen, jetzt ganz egal wie schnell, aber eben am Stück, dann machen wir den nächsten Schritt und sagen, jetzt noch ein bisschen mehr und jetzt noch ein bisschen schneller, was auch immer ihr dann gerne möchtet. Aber das ist tatsächlich, genau wie du sagst, halt irre schwierig, dieses, boah, es geht, ne? Und dann aber eben nicht total verrückt zu werden und irgendwie alles gleichzeitig und noch eine Trainingseinheit und noch eine Trainingseinheit. Denn das sieht man leider halt auch und das kennen wir ja auch, ne? Wenn du mehr Sport machst, du hast immer diesen Moment einmal dabei, egal ob als Anfänger oder als Fortgeschrittener, es gibt immer diesen Moment, wo du denkst, jetzt erst recht, und dann machst du eine Trainingseinheit zu viel und dann bist du verletzt. Gar nicht cool. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Richtig. Ja. Um da vielleicht gerade mal einzuhaken, weil also ich finde deinen Ansatz halt auch sehr, sehr ganzheitlich, ne? Also wirklich auch viele Aspekte, die du da mit reinnimmst. Aber hast du auch, also steht zum Beispiel auch Alternativtraining im Plan oder ne, generell Stabilitätsübungen, Kräftigungsübungen, gibst du das mit auf den Weg oder sagst du, naja, das ist am Anfang erstmal zweitrangig, dann, man muss die Leute nicht so ganz bewerfen? Also ich versuche tatsächlich, das ist so ein bisschen die Idee, das so aufzubauen wie, ich sag mal, so ein Computerspiel, wo du einsteigst mit so einem Beginner-Level und das Beginner-Level ist tatsächlich einfach langsam laufen. Zweimal die Woche, fertig. So, und dann kommt eben nach 2 Wochen das erste Mal dazu, dass du auch sagst, okay, jetzt machen wir vielleicht mal so eine Art Intervall. Das heißt, jetzt probieren wir mal eine Minute schneller, eine Minute langsamer, so das Klassische. Und dann kommt eben nach 3, 4 Wochen, kommt dann eben auch das erste Mal ein bisschen Rumpfstabilität dazu, sodass du dich nach und nach eben, ne, an dieses Training gewöhnen kannst, weil am Anfang ist es ja, wenn du einsteigst, ist es schwierig, überhaupt eine Routine zu entwickeln. Du musst erstmal deinen Tagesablauf auch so ein bisschen umplanen, du musst dir überlegen, an welchen Wochentagen passt das am besten. So, ne, das heißt, das kriegst du gut hin und dann hast du gemerkt, nach 2 Wochen, okay, funktioniert. Und dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, so, und jetzt konzentrieren wir uns zum Beispiel mal auf Rumpfstabilisation. Und dann nach vielleicht 6 Wochen sagen wir, übrigens, du bist jetzt soweit, du trainierst ein bisschen mehr, du kommst vielleicht wirklich schon 20, 30 Minuten, ne, von der Stelle, ohne Pause zu machen. Jetzt fangen wir an, auch die Füße zu kräftigen. Denn das ist wirklich auch so ein Ding. Wenn du als Einsteiger dich erkundigst, wie du am besten mit dem Laufen anfängst und guckst auf die Standardplattformen, dann wird dir was erzählt über Intervalltraining, über, ich weiß nicht, die Saltin-Diät vielleicht direkt und über dieses musst du machen und das musst du machen. Und da stehst du ja wieder Ochs vorm Berge, wie man so schön sagt, und fängst gar nicht erst an. Mhm. Das heißt, die Sachen sind wichtig, die sind wirklich wichtig, aber am Anfang nicht. Ey, ne, wenn du in deinem Leben noch nie stabil gemacht hast, dann brauchst du auch nicht in der 2. Woche deines Trainingsplans damit anfangen. Wirklich nicht. Ne? Irgendwann, ja, sicher. Aber schön peu à peu nach und nach rantasten an die Dinger und dann macht es eben auch Laune, weil man nicht überfordert ist, sondern weil man merkt, geil, ich habe was gelernt und jetzt will ich mehr lernen. Das ist der ganze Trick dabei. So ein bisschen in die Richtung geht es, glaube ich, auch so mit Equipment und Dinge, die man eigentlich noch zum Laufen dazu braucht, ne? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die sagen, ich brauche jetzt erstmal eine super coole Uhr, bevor ich überhaupt erstmal einen Schritt mache, dann brauche ich super teure Schuhe. Die neuesten, die entsprechend geschnitten sind, mit denen man auf jeden Fall unter 2 Stunden laufen kann im Marathon, die genau. Muss ich mir auch sofort besorgen, ja. Hast du da Erfahrungen gemacht? Wie ticken da die Leute so und wie fängst du die wieder ein, wenn du merkst, die sind momentan nicht auf das Richtige fokussiert? Ist genauso wie beim Training auch, ne? Also man ist einfach so einer Reizüberflutung ausgesetzt und wird dadurch unsicher. Das heißt, auch da gehe ich genau diesen Weg, dass ich sage, nee, Leute, zurück, ja? Laufen ist einfach, also ich kann keine Kompromisse machen bei einem guten Laufschuh. Ich möchte nicht, dass ihr damit anfangt, dass ihr jetzt den Schuh aus dem Schrank kramt, der da schon 15 Jahre liegt, ne? Oder dass ihr sagt, ja, ich habe ja mal Fußball gespielt, der Schuh geht doch, ne? Das kommt alles vor, wundert euch nicht, ne? Ihr kennt das auch. Das finde ich nicht cool, ne? Weil das führt dann eben oft auch zu Verletzungen und Ähnlichem. Da gibt es keine Kompromisse. Aber von mir aus, liebe Freunde des Sports, ja, guter Laufschuh, okay, und danach, ey, das kann gerne doch der Ballonseidenanzug aus den 70ern sein, wenn ihr den noch von euren Eltern irgendwo findet. Gar kein Problem. Ja, also geht alles. Ne? Und dann können wir eben auch da sehen, hey, nach ein paar Wochen, jetzt reden wir mal über irgendwie vielleicht Laufbekleidung, jetzt reden wir vielleicht irgendwann auch mal über eine Uhr mit GPS. Aber am Anfang, Schuhe sind wichtig und eine App, wenn du denn eben dein Training wirklich tracken möchtest, gibt es sowieso kostenlos im Netz, ist überhaupt kein Problem. Ne? Am Anfang brauchst du auch keine Kilometer oder sonst was. Ist spannend, um wirklich zu sehen, wie weit man kommt, ne? Weil ja auch diese Fortschritte einfach sehr motivierend sind. Ne? Und wenn du von Anfang an dein Training irgendwie trackst, dann merkst du, wie schnell du dich verbesserst. Und das ist eine tolle Motivation. Deswegen, tracken ist okay, ist eine feine Sache, aber es muss kein Geld kosten. Ja, und von daher auch da, ne? Fang mit Basics an und dann guckst du mal irgendwann, hier habe ich mir Gedanken drüber gemacht, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Können wir alles machen, musst du am Anfang nicht. Dadurch wird es auch günstiger. Ja, ich finde, allein schon, wenn du so erzählst von dem, was du machst, man spürt einfach diese totale Euphorie und Motivation. Ich kann mir vorstellen, dass extrem viele Leute, wenn sie deine Videos da, also ich habe zum Beispiel ein Video mir heute mal angeguckt, diesen kleinen Teaser, also das versprühst du ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, wenn du sagst, du willst 10.000 mal 10.000 machen, wie viele der 10.000 hast du schon zu den 10.000 gebracht? Ja, das ist in der Tat so ein bisschen schwierig zu tracken, weil wir dadurch, dass wir das Ganze ja nun kostenlos anbieten, eben einfach sagen, so meldet euch an. Ne? Und ich habe jetzt keine Ahnung, wirklich, wir haben irgendwie ein paar tausend Anmeldungen für unseren Newsletter und da melden sich in erster Linie natürlich Leute an, die diesen kostenlosen Trainingsplan haben. Von daher denke ich, dass ein Großteil davon auch wirklich Interesse an dem Programm hat und nach den Plänen trainiert. Aber ich frage das bei den Leuten ja nicht an ab und sage jetzt, habt ihr das auch alle wirklich ganz fleißig gemacht oder seid ihr gerade faul? Ne? Und von daher, also es lässt sich nicht so ganz tracken. Wir kriegen dann häufiger mal natürlich irgendwelche coolen Postings von eben Leuten, die mit uns trainiert haben, die dann sagen, ja, ich habe jetzt das erste Mal eben 30 Minuten oder das erste Mal tatsächlich diese 10.000 Meter geschafft. Aber ob das jetzt irgendwie 500 oder 5.000 oder 300.000 sind, keine Ahnung. Ja, also ich denke mal so im knappen vierstelligen Bereich wird es sein. Wir sind halt auch noch nicht so super lange dabei, haben kein Werbebudget oder sonst was rausgehauen, ne, sondern das ist einfach so, ich find's geil, mir macht's Spaß und dann gucken wir, ne? Und ganz ehrlich, ja, das ist blöd, das jetzt so rauszuhauen, aber wenn es nachher nur 100 oder nur 1.000 Leute sind und nicht 10.000, dann sind das doch 100.000, 100 oder 1.000. Aber zumindest deutscher Versprecher, du möchtest es eigentlich genau. Ich weiß, ich will immer mehr, aber das sage ich nicht. Nein, aber ne, es sind einfach Leute, die es vorher nicht auf die Reihe gekriegt haben und die wir mit unserem Projekt mitgenommen haben, die jetzt mehr Lebensfreude haben, die zu unserer Lauf-Community dazugehören. Ist doch genial, ja, also diese 10.000 ist eine Nummer, ne, ist eine sehr hohe Nummer, das weiß ich auch. Aber wenn es ein paar weniger sind, sind es ein paar weniger. Und wenn es ein paar mehr sind, umso besser. Hauptsache, die Leute machen es. Und das kann ich sagen, es funktioniert. Aber was ich sehr schön finde, ist, du richtest dich ja mit deinem Projekt so vom Gesamtkonzept her jetzt gar nicht mal nur an Anfänger, sondern du hast ja auch einen Podcast seit neuestem, jetzt seit, glaube ich, 4 Folgen inzwischen, ne? Genau. Wo das Konzept ja auch genau ist, du sprichst hier so über Allgemeines, gerade so in der ersten Folge kann man wunderbar auch nochmal deine gesamte Geschichte persönlich erzählt mitbekommen. Das ist wirklich sehr schön zu hören nochmal. Aber du hast natürlich auch dann immer wieder Ex-Profis, Expertinnen und so weiter zu Gast, die sich dann schon auch eher an, ich sag mal, Fachpublikum wenden. Also diese Mischung, die pflegst du ja schon auch noch mit in dem gesamten Projekt, ne? Definitiv. Also ich versuche das Ganze so ein bisschen zweizuteilen. Das mache ich, indem ich einfach sage, pass mal auf, Laufen ist einfach, ist eigentlich so mein komplettes Motto. Auch für meine, ich sag mal, Profi-Engagements. Ne? Laufen ist einfach, glaube ich, der Stil. Ne? Wir müssen ein bisschen weg von diesem alles zu technisch machen, zu kompliziert machen, sondern wir müssen einfach sagen, hey, Laufen braucht wenig Zeit, das ist geil, das könnt ihr jederzeit überall, wunderbar. So, das ist mein Hauptmotto. Und dann gibt es eben, wie auch in dem Podcast, dann im Prinzip so zwei, ich sag mal, Entwicklungen, in die ich gehe. Bei dem Podcast gibt es halt bisher diese Serie einmal im Trainingslager. Ne? Und da ist das Trainingslager schon drin. Das heißt, das ist eher so ein bisschen der Runners Nerd Talk. Und dann gibt es eben dazu, soweit bin ich noch nicht, aber es kommt in Folge, gibt es dann eben auch den Erzählstrang Projekt 10.000 mal 10.000. Das heißt, ich habe im Prinzip zwei Kategorien, ne? Und das eine ist so mein, ja, wirklich freaky mit irgendwie und dann jetzt, was mache ich jetzt, wenn ich den Marathon unter 3 Stunden rennen will, ne? Und wie ernähre ich mich richtig und bringt wieder der 2-Stunden-Schuh jetzt was oder nicht? Und das andere sind eben eher so die Basics. Und das mache ich zum Beispiel auch mit meinem Instagram-Live-Chat. Da sage ich auch, hey Leute, ich möchte den Laufeinsteigern die Chance geben, dass sie wirklich ihre Fragen stellen können, ohne dass sie das Gefühl haben, das ist irgendwie blöd, was ich hier frage. Ne? Das heißt, dafür muss man den Einsteigern und möchte ich den Einsteigern ihren speziellen Raum einräumen. Einfach sagen, das ist eure Zeit. Ne? Das heißt, ich mache auf Laufen ist einfach Instagram, mache ich um 20.30 Uhr meinen Live-Chat. Und dann sage ich, liebe Freunde, wenn ihr jetzt schon weiter seid, wenn ihr schon irgendwie Ewigkeiten lauft, dann kommt doch um 21.15 Uhr auf meinen Kanal jan.fitschen. Da geht's dann ans Eingemachte und da könnt ihr gerne auch fragen, wie das mit der Saltin-Diät ist und warum ich da irgendwie einen Eiweißschock gekriegt habe. So, ne? Also. Ja, total cool, weil im Prinzip holst du ja dann auch die, die irgendwann mit deinem Trainingsplan an die 10.000 gekommen sind, die holst du ja dann da wieder ab. Weil meine Absolut. Nächste Frage wäre jetzt gewesen, geht's denn danach überhaupt für die Leute weiter? Aber das hast du jetzt gerade beantwortet, weil sie können sich ja dann einfach weiter informieren und dann ist das ja vom Aufbau wirklich, also ja, da kann man ja nur sagen, Laufanfänger, meldet euch mal an, zu verlieren gibt's ja nichts. Ja, so ist es. Also es kostet ja halt nichts mehr was, genau, ne? Genau, es ist wirklich komplett kostenlos. Es ist halt ganz cool. Ich habe das geschafft, da bin ich sehr dankbar, dass ich halt ein paar Sponsoren dabei habe. Also ich habe früher mit dem AOK-Lauftreff angefangen und jetzt, da schließt sich der Kreis, ist einmal die AOK Nordost mit dabei als Partner und die AOK Rheinland-Hamburg. Genial, ne? Also ich muss halt eine Webseite programmieren. Ich habe auch eine Mitarbeiterin, die mir ab und zu mal hilft. Das geht nicht alles für lau. Aber durch diese Partner, ne, Led Lenza ist sowieso, ne, Stirnlampen für Läufer, ist ein Sponsor von mir seit zig Jahren, die sind auch mit eingestiegen und die sagen, ja, pass auf, Das interessiert uns, gerade die AOKs natürlich. Das ist deren gesetzlicher Auftrag, ja, die Leute fit zu machen, gesund zu machen. Und ja, für die ist es vielleicht auch cool, wenn jemand Marathon läuft. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, mit Gesundheitssport hat das manchmal nicht mehr viel zu tun. Ist auch geil, ne? Macht auch Laune. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es wirklich, die Leute eben abzuholen, die bisher halt gar nichts machen. Und das mache ich mit dem Projekt. Und deswegen ist das Ganze kostenlos, ne? Das ist wirklich so, ja, melde dich an. Und wenn du keinen Bock mehr hast und dich meine E-Mails nerven, dann melde dich wieder ab. Und auch zu meinem Live-Chat, schalt gerne ein. Ich freue mich. Aber wenn dir mein Gequatsche auf die Nerven geht, dann schalt es da halt nicht ein. Und danach geht es, wie gesagt, dann gerne auf meinen anderen Kanälen weiter. Was wir halt noch nicht haben, ich hoffe, dass ich da in der nächsten Zeit dann auch dazu komme. Bisher gibt es ja für die Laufeinsteiger speziell Trainingspläne auch. Und ich habe es halt noch nicht hingekriegt, jetzt auch für den nächsten Schritt, sprich dann vielleicht den Weg zum Halbmarathon oder den Weg zur ersten 10-Kilometer-Zeit unter einer Stunde, da auch noch Trainingspläne zu erstellen. Ist im Moment so ein bisschen in der Mache, aber ich weiß nicht genau, wann ich das auf die Reihe kriege, weil ja, im Moment ist auch einiges liegen geblieben dank Corona. Das war jetzt auch nicht so super optimal immer. Aber jetzt wollte ich gerade auch fragen, wie machst du das vom Arbeitsaufwand her? Ich meine, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin bei Jan Fitschen im Training sozusagen, ne, und lade mir da so einen Trainingsplan runter, dann komme ich sicherlich auch in die Versuchung, mal zu sagen, okay, ich frage da jetzt mal direkt bei ihm nach, weil das ist ein Plan von ihm und ich habe da mal Fragen und stelle ihm jetzt einfach mal und erwarte mir da auch eine Antwort. Wie machst du, wie handelst du das? Was hast du da für eine Strategie dahinter? Ja, im Moment noch keine besonders gute, aber eine, die funktioniert. Nein, die Nacht durcharbeiten einfach. Nein, also es ist tatsächlich nicht so, dass ich da jetzt überschwemmt werde von irgendwelchen Nachrichten. Und gerade dafür gibt es ja unter anderem dann diesen Live-Chat, dass man sagt, hey Leute, ne, einmal pro Woche bin ich für euch da, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, da könnt ihr alles loswerden. Und da beantworte ich schon sehr, sehr viel. Und ansonsten, bisher ist es wirklich so, dass, also wie gesagt, eine Kollegin hilft mir noch, ne, die macht dann so in erster Linie den Facebook, sag mal, Nachrichtenverkehr und auch die E-Mails, die so reinkommen. Aber den Instagram-Channel zum Beispiel macht zu 99% halt ich. Und das klappt auch ganz gut. Und wir haben halt auch, was uns vielleicht noch unterscheidet von jetzt irgendwie anderen Programmen, wir haben gerade, wenn es um Instagram oder die Webseite geht, halt auch einfach viele kleine Videos und so weiter, wo schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet sind. Ne? Also da brauchst du wirklich nur im Feed einfach mal runtergehen, da kommt dann direkt was, natürlich zum Motto, zum Atmen, zur Armhaltung, zum Fußaufsatz, zur Ausrüstung. Das ist schon auch relativ gut zu finden. Na klar, ne, oft sind die Leute zu faul oder finden es dann eben doch wieder nicht, dann beantwortest du die Frage dann doch halt 10-mal selber. Aber das ist auch okay, ne, würde ich ja genauso machen. Ne? Und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die uns halt so besonders macht, dass wir es bisher wirklich schaffen. Ich kann nicht eben den einzelnen Plan schreiben, aber ich kann auf ganz, ganz viele, also würde ich behaupten, 90% der Fragen einzeln antworten mit meiner Kollegin zusammen. Das ist schon, glaube ich, ziemlich, ziemlicher Luxus einfach, wirklich. Absolut, absolut. Vielleicht, Tabea, wenn du keine Frage zu dem Thema mehr hast, abschließend noch, bevor wir dann endlich auch noch zu deinem Buch kommen, denn darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Genau. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Wir haben momentan eine Corona-Krise. Ich glaube, das hört man in jedem Podcast, der gerade so erscheint. Was? Seit wann denn das? Sorry. Aber ja. Trotz allem würde ich dich gerne fragen, es ist ja jetzt gerade so die Zeit, wo viele Leute für sich tatsächlich dieses Laufen auch für sich entdecken und den Ausdauersport und Bewegung draußen und man ist ja, vor kurzem war noch Lockdown, ist man ja wirklich um jede Stunde dankbar gewesen, wo man dann eben sich draußen auch bewegen konnte. Was glaubst du, wird diese Krise den Ausdauersport, den Laufsport in seiner Breite verändern nachhaltig oder werden wir, wenn wir den Impfstoff haben, irgendwann Anfang nächsten Jahres oder wann auch immer, wird alles wieder so sein wie vorher und die Leute gehen sporadisch mal ins Fitnessstudio oder werfen ihre Schuhe dann wieder weg oder keine Ahnung. Was glaubst du, wird sich das weiterentwickeln? Also ich glaube, dass schon relativ viele Leute dabei bleiben werden. Ne? Also ich könnte es jetzt nicht in Prozentzahlen ausdrücken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele einfach auch gemerkt haben, gerade diese Vorteile des Laufens zu schätzen gelernt haben. Ne? Wenig Zeitaufwand, wenig Materialaufwand, jederzeit, überall, ganz egal, ob du in Berlin, in Hamburg oder irgendwo auf dem Lande wohnst. Es geht immer und es macht auch Spaß, wenn du diese erste Hürde überwunden hast. Das heißt, ganz viele von den Leuten, die jetzt angefangen haben, die haben ja genau diese ersten paar Wochen, wo man sich eben dann doch so ein bisschen unsicher ist, wo man erstmal konsequent sein muss, das haben die Leute schon überwunden. Und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass uns auch einige da erhalten bleiben. Ne? Also ob die jetzt alle beim Laufsport bleiben oder ob die dann nachher doch sagen, sie machen mal irgendwie Triathlon oder sonst was, ist ja auch völlig wurscht. Aber ich glaube schon, dass es unserem Sport jetzt im Moment natürlich nicht, weil irgendwie alle Wettkämpfe weg und blöd und überhaupt. Aber ich glaube, dass uns das langfristig doch auf jeden Fall sehr gut tut. Ich glaube, die Motivation ist auch gerade ganz hoch. Oder was meinst du dazu? Weil ich sehe sehr, sehr viele Leute, die wirklich in Klamotten rausgehen zum Laufen, wo man erstmal nicht denken würde, dass das Läuferklamotten sind. Ohne das jetzt werten zu wollen, aber ich glaube, dadurch, dass man eben immer mehr Leute sieht, die es einfach mal probieren und da die Form auch nicht aussieht wie bei jemandem, der das seit 3-4 Jahren macht, ich glaube, das kann einen dann schon auch wieder eher anspornen zu sagen, okay, dann probiere ich es halt auch mal, weil ich habe auch nur meine ausgetragenen Hosen, die nicht mehr gut aussehen. Absolut, ne? Also total viele Leute fangen jetzt damit an, die reißen wieder andere mit, weil sie darüber sprechen, ne? Weil sie eben nicht jetzt die Möglichkeit hatten, zu ihrem normalen Fitnesskurs zu gehen oder was auch immer. Die probieren das jetzt mit dem Laufen aus und ja, ich wünsche mir natürlich dann von ganzem Herzen, dass die auch dann dabei bleiben, ne? Und gerade das ist ja wieder das, was du jetzt ansprichst, ne? Die Klamotten sehen vielleicht eben nicht direkt nach Laufen aus. Aber es geht, ne? Ja, wunderbar, ja, es geht. Ne? Laufen ist einfach. Wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, naja, ich fange jetzt mit dem Rennradfahren an, dann brauchst du halt erstmal ein Rennrad. Ne? Vom Triathlon wollen wir mal gar nicht reden hier, ne? Was man da als Ausrüstung alles braucht. Ja. Geht auch mit dem Hollandrad, aber ist nicht so cool. So, ne? Von daher, Laufen ist da sehr simpel. Und klar, es gibt andere tolle Sportarten, aber ich glaube, von der Ausrüstung her, ja, gibt es nichts, was man besser machen kann, um irgendwas für seine Fitness zu tun. Ja, die Laufklamotten sind tatsächlich eine schöne Brücke jetzt eben tatsächlich zum Buch, denn eine Erkenntnis, die du in deinem Buch ja auch hast, ist, dass die Kenianer nicht immer die passenden Laufklamotten tragen, sondern eben auch mal im langen Trainingsanzug laufen, wenn sie bei 30 Grad unterwegs sind. Und insofern kommen wir dann mal zu deinem Buch. Du hast 2015 ein Buch veröffentlicht, das heißt Wunderläuferland Kenia, die Geheimnisse der erfolgreichen Langstreckenläufer der Welt. Da geht es natürlich darum, wie der Titel schon sagt, was ist das Geheimnis der schnellen Kenianer, der schnellsten Läufer der Welt? Willst du mal kurz erzählen, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist? Wie bist du auf die Idee gekommen und wie bist du es dann angegangen? Ja, natürlich sehr gerne, ne? Weil ich habe Spaß gehabt am Bücherschreiben oder an dem Buch zumindest. Und da erzähle ich auch sehr gerne drüber. ja, das ist einfach sowas, was auch wieder gewachsen ist. So. Ich war eben selber ja als Profisportler da ganz auf dem Trainingslager. Und das hat mich wirklich schon im ersten Jahr total begeistert, wie die Menschen da leben, wie sie sich motivieren, wie sie sich ernähren. Ich war damals schon relativ gut, ne? Das war also wirklich, nachdem ich Europameister geworden bin, habe gedacht, naja, du kannst schon ein bisschen was. Und dann kriegst du da natürlich sowas von deine Schranken aufgezeigt und denkst du, meine Fresse, was bin ich für eine Lusche, so zu gut Deutsch. Und deswegen bin ich einfach wirklich immer mit offenem Mund und offenem Geiste durch die Gegend gegangen, habe geguckt, was machen die da, habe darüber damals auf meiner Homepage auch berichtet und dann kam eben immer, ey Jan, die Fotos sind ja cool und spannend und was machen die, und habe halt festgestellt, genauso wie das für mich interessant ist, was die jetzt eben anders machen vielleicht noch als wir, ne? Wie die eben trainieren, wie die sich ernähren, wie die ihre Füße aufsetzen, das ist nicht nur für mich spannend, das ist natürlich für jeden Läufer überall spannend, ja, weil jeder von uns guckt ja doch so ein bisschen, was machen denn die, die ein bisschen schneller sind, und natürlich besonders gerne, was machen denn die, die richtig schnell sind, ne? Und genauso ist eben dann auch dieses Buch aufgebaut. Das ist jetzt kein Fachbuch in dem Sinne von mach das so und mach das so, sondern das ist so eine Mischung aus, ich erzähle hier einfach lustige Geschichten aus dem Trainingslager, ne, wie ich eben da gerade wieder vermöbelt werde oder mich mit dem kenianischen Essen rumquäle, und ziehe dann daraus aber meine Schlüsse für das Training, ne, und versuche, wie gesagt, das eben, ne, weil, ja, also es gibt halt, ja, die Laufbibel und das große Laufbuch und sowas, das haben wir ja alles schon reichlich, und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, aber das sollte jetzt so ein Buch sein, das eben vor allem auch gute Unterhaltung bietet und wo die Tipps eben so on top kommen. Und das hat gut geklappt, ne? Und das ist auch so, das Buch ist eine Stufe von dreien, denn zu dem Buch gibt es dann auch eben die Eventreihe, wo ich dann eben durch Deutschland toure. Ja, jetzt momentan leider halt auch gerade wieder nicht, aber habe ich schon so 20, 30 Vorträge gemacht. Geschichten aus Kenia erzählen, kenianisches Essen kochen, total geil, macht richtig Laune, haben die Leute voll Bock drauf. Und dann gibt es eben auch die Reise nach Kenia. Ja, das ist so eine sogenannte Erlebnislaufreise, ist also auch nichts für Profisportler jetzt wirklich, sondern wirklich für den Freizeitläufer von nebenan, der halt sagt, ja, 10 Kilometer am Stück schaffe ich, ne, aber vielleicht nicht in 40 Minuten, sondern vielleicht eher in 50 oder 60. Und dann einfach mal dahin fahren, wirklich gucken, wie ist das da morgens um 6 auf so einer Staubpiste, wenn da eben 120 Kenianer an dir vorbeirennen. Und du gehst ins Stadion und denkst nur, den kenne ich. Und dann merkst du, ja, der hat auch gerade eben den New York Marathon gewonnen. So, ne, das ist so abgefahren. Und dadurch, also dieses Buch ist so eins von quasi drei Kenia-Projekten, die ich da mache. Und ja, ermöglicht mir unter anderem auch, dass ich immer noch nach Kenia fahre, obwohl ich selber kein Profiläufer mehr bin. Total gut. Also was mir an dem Buch ja auch wirklich gefallen hat, ist, du verpackst es komischerweise in 42 kleine Kapitel, also so ein Zufall. Komplett zufällige Zahl, aber wirklich in kleinen, feinen Portionen eben auch, und du beleuchtest trotzdem, also wie du gesagt hast, schon auf sehr unterhaltsame Weise, auch was die Zielgruppe angeht, glaube ich, schon eher niederschwellig, also man kann da wirklich auch als kompletter Einsteiger da wirklich was damit anfangen, man muss da jetzt kein Fachexperte sein, nimmt aber trotzdem was mit, wenn man so ein bisschen Ahnung hat schon davon, weil ich meine, dieses Kenia-Thema ist ja kein komplett neues Thema, wobei 2015 gab es noch gar nicht so viel, glaube ich, drüber, aber was ich ganz schön fand, ist, du hast halt wirklich so ganz verschiedene Komponenten mit aufgenommen, ne? Also da geht es tatsächlich um, wie ist das Training gestaltet, laufen Kenianer wirklich den ganzen Tag oder tun sie eben genau das nicht? Wie ernähren die sich, wie leben die dann auch, wie sieht es da mit eben den Laufklamotten aus, wie sieht es aus mit, lassen die sich pacen oder nicht, wie sind die Streckenprofile und so weiter und so weiter. Also alle möglichen Komponenten zusammengefasst, bis hin zum Rezept, das dann drin ist. Ja. Und ich weiß ja, weil ich damals in Berlin auch dabei war, du hast es dann auch selbst gekocht bei deinen Lauf-Events oder bei deinen Lese-Events. Das war auch ein sehr spannendes Erlebnis. Ja. Spannend ist schön umschrieben, ja. Ja, die ist richtig lecker. Interessant, muss man, glaube ich, sagen. Genau. Können wir kurz für die Unwissenden unter uns, wie zum Beispiel mich, einwerfen, was das für ein Gericht ist? Oder ist das ein Geheimnis? Nein, nein. Jan, erzähl mal. Du kannst ja, das haben wir schon gelüftet, das Geheimnis. Und also wer sich mal über Kenia informiert hat, der weiß auch, also die essen halt total oft und total gerne dieses berühmte Ugali. Ah, ja. Und darüber wird ständig geredet. Und das ist halt wirklich nur einfach weißes Maismehl mit Wasser und schmeckt halt wirklich so nach Pappe und sonst nach nichts. Und dann wird das mit den Fingern gegessen und das ist natürlich ein riesen Highlight. Und wie gesagt, ich mache das auf meinen Events dann eben auch gerne. Und ja, da muss man sich halt schon Gedanken machen. Ne? So wir Läufer, die wir immer darüber reden, wie wichtig jetzt Ernährung ist und ob es nun Eiweiß und Aminosäuren und weiß nicht, was sonst noch alles sein muss. Und die besten Läufer der Welt, die essen den ganzen Tag diese Maispampe. Das ist schon speziell, ne? Also ja. Was ist denn so wenn man jetzt so mal die Leute sich auch anguckt, die auf diese Events kommen oder die eben dann auch auf deine Reisen mitreisen, was erwarten die sich denn? Also warum reisen die damit? Wollen die einfach mal erleben, wie es da so vor Ort ist? Wollen die sich wirklich Geheimtipps abgucken? Wollen die einfach mal mit Kenianern zusammenlaufen und das Gefühl haben, wie das so ist mit der Weltelite irgendwie in einem Raum, hätte ich fast gesagt, aber in einem Abschnitt zu sein? Was ist so die Grundmotivation von Leuten, die sich da auf die Reise mit dir begeben? Ich glaube, das sind schon also sehr sehr weltoffene Menschen, die auch vielleicht so ein bisschen eine Portion so abenteuerlustig sind. Ne? Nicht zu viel, weil dann könnte man auch selber hinfahren, ne? Aber einfach wirklich extrem laufinteressiert und letzten Endes aber komplett bunt gemischt. Also wir hatten gerade in diesem Jahr, ne, die jüngste Teilnehmerin war 21, ne, die hat gesagt, ja, ich will demnächst irgendwie so einen verrückten Staffellauf irgendwie durch die USA machen und da vorher noch mal nach Kenia, das wäre doch cool. So, ne? Das heißt, die war irgendwie mit dabei und dann eben noch tatsächlich auch zwei, drei andere Mädels, die richtig, also auch, ich sag mal, Bahnleichtathletik machen, 1500 Meter, 800 Meter, 5000 Meter, also richtig Leistungssport, jetzt nicht als Profi, nicht als Hochleistungssport, sondern schon aber mit Zielstellung. Und da waren aber eben auch Leute dabei, der eine, der hat mit uns seinen ersten Tag in Rente gefeiert, ne? Der Helmut, der war gerade wirklich frisch in Rente gegangen und rannte dann mit uns da durch die kenianischen Maisfelder und hatte, also sagte er zumindest, und ich glaube ihm das gerne, der meint, das wären also mit die schönsten zwei Wochen seines Lebens gewesen, ne? Weil das einfach so vielseitig ist, so eindrucksstark ist, weil du so krass viel einfach mitnimmst auch, ne? Und weil sich auch vieles unglaublich relativiert, ne? Also wir sind ja bei uns, das stelle ich immer wieder fest, wir sind ja oft so, dass wir gar nicht mehr genau wissen, wie gut es uns eigentlich geht, ne? So mit unserem ganzen Luxus. Und wenn du dann hinkommst in ein Land, wo du einfach die Menschen dafür bewunderst, dass sie schnell durch die Gegend rennen, dann aber merkst, unter was für Lebensumständen die da ja groß werden, trainieren, aufwachsen, da also kommst du einfach als glücklicherer Mensch wieder nach Hause, ne? Weil du denkst, ja, das war toll, das zu sehen, aber ich bin auch froh, dass ich wieder zu Hause bin und wenn die Steuern hoch sind, ist mir das ganz egal. Ja, und die Leute laufen trotzdem. Also da hast du ja dann wieder den Bogen geschlagen, zu laufen ist einfach, weil... Total. Ja. Total. Und gerade deswegen ist es auch, glaube ich, so, dass im Laufsport einfach die Afrikaner unter anderem auch halt so dominant sind, ne? Weil das eine von den wenigen Sportarten ist, wo du halt nicht irgendwie ja das teure Reitpferd oder die Stabhochsprunganlage oder sonst was brauchst, sondern Laufen ist sowas von basic, das vereint einfach wirklich die gesamte Menschheit, ohne halt Riesenaufwand drumherum zu treiben. Ja. Ja, und gerade wenn man dann da nochmal in diese Länder zurückgeht und sich das anschaut, die haben ja auch nicht viel mehr als das Laufen. Die haben nun mal auch einfach kein Auto, keine Pferde, kein Motorroller, keine Ahnung. Wenn die halt dann mit 10 Jahren schon das erste Mal 10 Kilometer in die Schule laufen tatsächlich mit ihrem Schulranzen und dann auch wieder zurück, dann hat das ja nichts mit der Höhenluft oder sonst was zu tun, sondern dann sind die halt einfach trainierter als wir europäischen Kids hier. Und natürlich haben die dann mit 15, 16, wenn man dann merkt, oh, das Kind hat Talent, schon ganz andere Voraussetzungen, als wenn das hier vielleicht der Fall ist, ne? Absolut, ne? Das ist einfach einer von den ganz, ganz vielen Punkten, die da halt zusammenkommen. Deswegen diese 42,195. Ja, klar. Die bewegen sich viel mehr, die sind ständig draußen, die hocken nicht vorm Fernseher, die machen diese langen Schulwege, ne, die sind auch von der Ernährung natürlich, ja, also da gibt es halt nicht jeden Tag ein Eis oder Schokolade oder sonst was, ne. Selbst wenn du wolltest, könntest du dich bei uns nicht so perfekt auf den Laufsport vorbereiten, wie es ein Kenianer macht, weil der keine andere Chance hat. Genau, genau, ja. Also am Ende hilft da vielleicht auch so ein gewisser Minimalismus. Absolut. Das, was du eigentlich am Anfang auch schon gesagt hast, ja. Sehr spannend. Würdest du sagen, weil das habe ich mir schon ab und zu mal gedacht, dass man manchmal auch ein bisschen aufpassen muss, dass man das nicht zu sehr verklärt, was da eigentlich passiert, ne? Weil wir haben ja gerade schon angesprochen, die wenigsten werden halt dann auch wirklich Profis und die wenigsten gewinnen dann halt die Majors und kommen auch nach Europa oder sonst wo auf die Welt, um dann die Preisgelder einzuholen und einzutreiben. Viele, es gibt diesen Begriff der Outsider in Kenia, die eben nicht mit den gemanagten Läuferinnen und Läufern mitlaufen können, die haben natürlich nicht so ein wahnsinnig einfaches und lustiges Leben, für die ist es schon auch wirklich ein Überlebenskampf. Hast du das Gefühl, dass die Seite dann auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt, wenn wir immer davon sprechen, ja, wir wollen so werden wie die Kenianer, wir wollen so leben wie die Kenianer, weil dann werden die alle schnell und gut. Kommt es manchmal zu kurz oder? Also es kommt definitiv zu kurz, zumal also das für überhaupt keinen der Kenianer, egal wie gut er ist, irgendwie ein einfaches Leben ist, ja. Also wenn man über die Topläufer nachdenkt, wie ballerhart die trainieren, auf wie viel die verzichten, die wohnen oft genug eben in irgendwelchen Laufcamps, ja. Selbst der Kipchoge, der sieht seine Familie nicht jeden Tag, ne, weil er einfach sagt, wenn ich den ganzen Tag auf meiner Farm bei meiner Familie bin, dann bin ich nicht so schnell, wie ich sein muss. Also lebt er ganz spartanisch mit seinen Kollegen im Laufcamp. Und noch krasser ist es natürlich für die Jungs aus der zweiten und dritten Reihe, ne? Weil ganz ehrlich, wenn du in Kenia 2 Stunden 15 im Marathon läufst, das ist ja schon nicht so schlecht, aber es interessiert keinen Menschen und dann verdienst du auch kein Geld, ja, von daher ganz klar, ne, das ist jetzt nicht irgendwie alles total und toll und wunderschön, sondern ganz im Gegenteil, das ist knallharte Arbeit, was die da machen, ne, und jeder, der sagt, naja, ich möchte so schnell werden wie die Kenianer, der muss sich wirklich, wirklich fragen, genau wie du es gerade gesagt hast, wäre ich denn bereit, das alles auf mich zu nehmen, was da dazu gehört? Und da, also natürlich für 99,999% der Leute hier heißt das, nein, bin ich nicht. Ne? Es gibt ja jetzt mittlerweile so ein paar so Exoten, die eben dann auch wirklich da in Iten, diesem Home of Champions zum Beispiel leben, auch Europäer, ja. Also hier der Jake Robertson zum Beispiel mit seinem Zwillingsbruder, ne, der ist mittlerweile in Äthiopien gelandet, ne, aber das sind so neuseeländische Zwillinge, die sind da irgendwie mit 15 oder 16 nach Kenia ausgewandert, zwischendurch fast krepiert, als sie da Malaria gekriegt haben, weil ich habe mich mit denen da getroffen und mit dem gequatscht, also verrückt, nie im Leben hätte ich sowas machen wollen. Und das sind schon wirklich auch spezielle Charakterköpfe, ne? Oder hier unser Schweizer Kollege, warte mal, jetzt müsst ihr mir mal kurz helfen, Julian Wanders. Irre, ja? Wie der da lebt, unter was für Umständen, ne? Aber naja, der läuft halt auch den Halbmarathon mal schön unter einer Stunde, ne? Trotzdem weiß ich nicht, ob ich mit ihm tauschen wollen würde, ehrlich gesagt. Wenn ihr da nach Kenia reist, habt ihr dann auch Kontakt zur Elite auch wirklich tatsächlich? Gibt es da Möglichkeiten, mit denen sich mal auszutauschen oder die mal zu treffen oder so? Jetzt unabhängig von einem Selfie oder sowas, sondern wirklich ein richtiger Austausch findet der statt? Also ich sag mal so, zu den ganz großen Topstars kriegst du normalerweise jetzt nicht so den Kontakt. Also für mich ist es einfach irgendwie, ne, klar, den Julian, den kenne ich jetzt auch irgendwie von früher noch und der kennt mich so, mit dem schnacke ich dann mal ein bisschen, ne? Oder was auch immer ganz gut funktioniert, es sind ja nicht nur kenianische Superstars da, sondern es ist ja ganz oft dann auch zum Beispiel ja die deutsche Elite, die dann da trainiert. Und klar, jetzt dieses Jahr waren wir zeitgleich da mit eben zum Beispiel Gesa Krause oder Philipp Flieger, Amanal Pedros, ne, nur um so ein paar von denen zu nennen, die da gerade rumgesprungen sind. Mit denen kannst du dich natürlich ganz normal unterhalten. Und das ist auch witziger, die in Kenia zu treffen, als jetzt zu Hause irgendwo. Und mit den kenianischen ganz großen Stars, ja, passiert, dass man die mal irgendwo trifft, aber passiert jetzt nicht super oft. Ne? Also das war ganz lustig. Im letzten Jahr zum Beispiel waren wir bei den kenianischen nationalen Crossmeisterschaften. Da haben wir tatsächlich dann den Eliud Kipchoge getroffen. Ne? Also mit dem unterhältst du dich dann auch nicht und laberst ihn jetzt stundenlang voll. Ne? Aber ein paar meiner Mitreisenden, ich habe ihn leider nicht gesehen, ne? Aber ein paar meiner Mitreisenden kamen dann wirklich zu mir zurück und haben dann schön angegeben und gesagt, guck mal, Jan, wenn wir fotografiert haben, dann, ne, hat er sich halt so nett daneben gestellt und dann eben wirklich in Kenia Selfie mit unseren Mitreisenden gemacht. War ziemlich abgefahren. Was würdest du sagen, sind so die meisten Learnings, die die Leute mitnehmen, die mit dir Zeit in Kenia verbringen? Was sind so die Erkenntnisse oder das, was die Leute am meisten dann irgendwie auch nachhaltig für sich gewinnen können? Ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist wirklich dieses, sei zufrieden mit dem, was du hast und mach auch das Beste aus dem, was du hast. Ja, wenn die Kenianer eben sich kein Fleisch leisten können, weil es einfach teuer ist, die würden auch gerne mal irgendwie sich da ein Steak reinhauen, dann sagen die einfach, ja, Ugali ist halt das Leckerste auf der Welt und außerdem macht es mich schnell. So einfach ist das. Und diese Einstellung, die trifft man an so vielen Orten, ne? Also wie wenig man braucht, um glücklich zu sein, das ist, glaube ich, das, was eben ganz viele von den Leuten mitnehmen. Und auch diese Freundlichkeit, dass man wirklich immer mal wieder dann auch, ja, wie geht's? Und dann joggt da mal wieder einer mit und quatscht dich voll. Und dann gehst du halt mal in so eine Schule besichtigen und rennst mit den Kindern da um die Wette. Also ich glaube, man nimmt einfach ganz, ganz viel Lebensfreude mit nach Hause für sich. Und das ist wirklich lustig. Wir haben jetzt, also diese Reise hat jetzt zweimal stattgefunden. Da ist unter anderem ja auch dann der Herbert Steffny auch mit dabei. Ist ja auch so eine lebende Legende bei uns, ne, mit seinem großen Laufbuch. Und die Teilnehmer machen dann immer so eine WhatsApp-Gruppe danach. Und da ist dann jahrelang, schreiben die sich die Leute immer noch. Und hier, wie schön war das? Und wisst ihr noch, heute vor einem Jahr waren wir da und haben das gemacht. Und das ist echt zum Schießen. Ne? Also das ist richtig, richtig schön, das so zu sehen. Ja, da lernt man dann auch so ein bisschen auch, dass man eigentlich nicht immer einen harten Trainingsplan braucht, ne, um dann auch wirklich Spaß zu haben und besser zu werden. Wobei ich auch sagen muss, und das wäre vielleicht auch noch eine Frage an dich, es heißt natürlich schon immer, ja, die Kenianer, wenn es regnet, dann laufen die halt nicht oder ein langsamer Lauf ist auch ein langsamer Lauf. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau, wann das jetzt nochmal war, aber ich denke, vor 2 Jahren oder sowas hat Eliud Kipchoge seinen Trainingsplan vor dem Berlin-Marathon mal geleakt, also veröffentlicht. Und der war halt, der hat schon eine andere Sprache gesprochen. Ne? Das war schon echt ein beinharter, täglicher, auf die Stunde genau optimierter Trainingsplan. Also, was stimmt jetzt? wie so oft gibt es beides. Ja, es gibt ganz viel von diesem Hakuna Matata, ne? Also mach dir keine Sorgen und komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber dieses, dass die wirklich nur so in den Tag hineinleben, das ist absoluter Quatsch. Also gerade die Besten, die haben wirklich ihr Programm, die ziehen das durch und die trainieren unglaublich hart. Also gerade diese ganz langen, ganz schnellen Dauerläufe, das ist absoluter Wahnsinn. Und wenn man dann immer noch mit einbezieht, dass das eben in der Höhe in Kenia stattfindet und nicht auf einer topfebenen Straße irgendwie in Bochum rund um den Kenner oder Stausee oder was auch immer, wo ich so früher trainiert habe, das ist echt irre. Und eben, ja, dann einfach auch dieses, ja, die machen alles selber. Nee, da gibt es halt auch mittlerweile wirklich, wirklich viele Coaches, die richtig viel Erfahrung haben und die richtig gut sind, ja. Also auch der Coach vom Elliot zum Beispiel war ja nun auch selber früher ein Weltklasseläufer, ne? Oder auch, ja, wenn man hier so an die ganzen anderen Trainer denkt, die da so rumrennen, gibt ja genug von diesen kenianischen Trainern, die mittlerweile eben halt auch zum Beispiel die Weißen beraten, die richtig gut geworden sind. Ne? Also wenn man an den Sandro Mohn denkt zum Beispiel, ehemaliger, oder ich glaube, er ist immer noch Rekordhalter, Europarekordhalter im Marathon, oder war er zumindest mal irgendwie, ne? Der lässt sich auch in Kenia da beraten von dem Trainer, der da halt wohnt. Ne? Also das ist nicht mehr so tatsächlich dieses, dass die alle nur irgendwie irgendwas machen. Ne? Also viel mit Körpergefühl, ja. Ne? Also auch, wenn es nicht geht, mal weglassen. Auch das ist sicherlich besser als dieses immer nur stur durchziehen. Aber es ist nicht planlos, beim besten Willen nicht. Was mich ja interessieren würde, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit fasst, aber was ist denn so eine klassische Trainingswoche? Wie stellt man sich das denn vor? Bei mir oder in Kenia? In Kenia. Also wenn du sagst, es ist beinhart, also für mich hörte sich jetzt so an, als ob die wirklich mehrere Stunden keine Ahnung, was tun. Irgendwann ist ja auch mal, weißt du, irgendwann ist ja auch mal Schluss. Ja, ja. Ja, dann tut es ja auch irgendwie mal weh, offensichtlich dann nicht. Ja, oder ja. Irgendwie machen sie es vielleicht besser oder anders als wir hier. Wie kann man sich das vorstellen? Also eine Zeit lang war das wirklich ganz, ganz ähnlich auch noch wie bei uns. Das habe ich auch in meinem Buch so ein bisschen beschrieben. Da war das so im Prinzip 3 harte Trainingseinheiten pro Woche. Das war dann einmal irgendwie dienstags Intervalltraining, dann irgendwie am Donnerstag, glaube ich, dann entweder Berganläufe oder Fahrtspiel und am Samstag dann langer Dauerlauf. So, das war so der Klassiker. Mittlerweile habe ich beobachtet, dass auch vieles dahin geht, dass man tatsächlich auch nur noch 2 ganz harte Einheiten pro Woche macht und unter anderem aber eben halt auch diese wirklich, was mich besonders beeindruckt, diese ganz harten, langen Dauerläufe. Ne? Also selbst bei den Frauen habe ich jetzt mittlerweile mal ab und zu so einen Trainingsplan da in die Hand gekriegt. Da machen halt die Mädels dann 30 bis 35 Kilometer im 3,30er Schnitt. So. In der Höhe Kenias, wo es auch noch bergauf und bergab geht, ne? Und da denkst du wirklich so, okay, hätte ich das überhaupt gekonnt? Ja, ich weiß nicht. Und bei den Jungs ist es halt so, dass die dann auch gerne mal eben im 3,10er-Schnitt oder 3-Minuten-Schnitt dann da oben rumrennen, über 30 Kilometer und länger, ne? Und ja, auch in meiner letzten Podcast-Folge war das halt auch wieder ganz lustig. Da hat dann der Philipp Flieger noch mal so ein bisschen erzählt, ne, wie er eben dann da auch mal da oben mit so einer Gruppe, ne, er wird jetzt auch da oben trainiert, ne, was er dann da mal mitgemacht hat. Ne. Die haben im Prinzip dann irgendwie einmal morgens eine ballerharte Trainingseinheit gemacht und nachmittags noch mal. Also irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf im, ich glaube, 33 Minuten oder sowas war davon die Rede. So, und danach aber dann auf die Bahn gehen und noch mal 5x1000 machen. So, was? Seid ihr wahnsinnig? Ne, also das ist, ich glaube, ich habe auch schon viel und hart trainiert. Ne, aber dann kommst du dahin, guckst dir das an und denkst nur so, ja, es geht also auch noch anders. Ja, und es gibt immer noch Körper und Menschen, die das auch noch durchhalten, ne? Also meine Knie tun schon weh beim Zuhören, aber ja. Das finde ich total faszinierend, dass das auch ja geht und funktioniert für einige. Ja, ja. Und vor allem ja nicht nur eine Woche, sondern die werden das ja für Monate durchziehen. Ja, wenn sie dann genau. Im Training sind. Genau, und das darf man halt auch nicht verwechseln. Wenn man sowas hört, da denkt man ja dann auch, naja, das können die halt alle. So ist es natürlich auch nicht. Ne? Das ist ja genau wie bei uns. Die Spitze kann das und das werden sind die, die richtig gut werden. Ne? Also Talent heißt ja auch immer, dass man das Talent hat, ganz, ganz hohe körperliche Belastungen zu vertragen. Ne? Und das sind halt die Leute, die wirklich gut werden. Ne? Es gibt ja. Leute, die haben einfach das Talent, schnell zu laufen und die kommen vielleicht auch relativ weit. Aber richtig, richtig weit kommen nur die Leute, die das Talent haben, schnell und weit zu laufen und zusätzlich eben einfach sich schinden können und sich sehr, sehr gut erholen können auch zwischendurch. Und das ist das, was dann eben nachher einen Weltklasse-Athleten ausmacht, egal in welchem Sport auch. Ja. Offensichtlich gibt es aber doch auch Grenzen für Kenianer, denn eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, wir haben jetzt darüber gesprochen, die trainieren hart und schnell und gehen auf die Distanzen bis zum Marathon hoch. Aber ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema. Aber warum gibt es denn so wenig kenianische, afrikanische Ultraläufer? Denn das ist ja offensichtlich eine Disziplin, die ihnen dann entweder nicht liegt oder die sie, naja, nicht kennen, glaube ich nicht, aber offensichtlich keine Lust darauf haben. Woran liegt das? Weil die könnten es bestimmt auch, oder? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die noch nicht kapiert haben, dass man da auch Geld verdienen kann. Also da werdet ihr euch sagen wundern. Würde ich sagen. Nicht sagen jetzt auch. Nein, ja? Ich verrate es keinem. Keine Chance, keine Angst. Nein, das ist wirklich ganz interessant. Manche Dinge, die brauchen einfach Zeit. Also erstmal finden natürlich viele von diesen Ultraläufen auch so richtig im Hochgebirge statt. Das hast du einfach in Kenia nicht. Das können die auch nicht gut trainieren, weil die auch schlecht mal irgendwo dafür hinfahren können. Aber ich glaube, wenn da irgendwie mal ein pfiffiger Manager und Trainer mal sagt, übrigens, ich habe mir mal was überlegt, dann kommen die auch dahin. Das sieht man schon daran, dass zum Beispiel vor 10 Jahren die Leistungsdichte bei den kenianischen Frauen auch noch viel geringer war, als es jetzt ist. Ne? Weil man einfach damals noch gesagt hat, naja, die Männer arbeiten halt und die rennen schnell und die verdienen das Geld und gut. Und dann haben die Manager und Athletinnen und Athleten irgendwann kapiert, ja, pass mal auf, die Leistungsdichte weltweit ist durch die geringere Konkurrenz bei den Frauen aber viel kleiner. Das heißt, reine Mathematik, weniger Konkurrenz, also kann ich schneller in die Preisreihen laufen. Und schwupps, was passiert? Es gibt auf einmal jede Menge reine Frauentrainingsgruppen in Kenia, ne, wo einfach gesagt wird, so, das machen wir jetzt mal. Deswegen nehmt euch in Acht, liebe Ultraläufer, da kommt noch was. Naja, ich denke mir schon, es ist natürlich schon eine Möglichkeit, dass irgendwann wird es ja vielleicht doch eine Grenze geben für den Marathon. Wer weiß, wenn jetzt noch ein paar unter 2 Stunden laufen, vielleicht auch irgendwann mal in einem offiziellen Wettbewerb, dass dann doch irgendwann eine Grenze erreicht ist und die Leute sagen, da geht jetzt einfach nichts mehr, da kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt gehen wir halt nicht mehr auf Schnelligkeit, sondern jetzt gehen wir tatsächlich auf Distanz. Und vielleicht haben wir in 10 Jahren dann tatsächlich eine ganz andere Klasse von Ultraläufern auf den diversen Distanzen und dann gibt es vielleicht auch Rennen im Ultrabereich, die heute vergleichbar sind von der Prominenz wie ein, weiß ich nicht, New York, Berlin, wie auch immer Marathon. Das könnte natürlich schon passieren, ne? Ja, also kann ich mir durchaus auch vorstellen. Es ist halt schon vielleicht ein bisschen schwerer darstellbar, weil also Marathon ist ja schon, lebt ja auch davon, dass es so für den, ich sag mal, Normalsterblichen so die ultimative Herausforderung ist. Ne? Also das ist so ein Ding, dafür musst du sehr, sehr viel opfern und sehr, sehr viel einfach hinten anstellen. Aber du schaffst es irgendwann und dann kannst du auch prima bei deinen Freunden damit angeben. So, ne, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja auch gar nicht böse, ne? Aber es ist ja eine feine Sache. Und beim Ultra ist es halt schon so, dass ich, glaube ich, zumindest momentan einfach noch weniger Leute damit identifizieren können, weil es halt schon so abgefahren ist, dass es halt vielleicht dann ein bisschen zu much ist. Aber ja, dass sich das mehr in die Richtung entwickelt und dass die Leute sagen, ne, das merkst du ja jetzt auch, also ja, Marathon habe ich vielleicht jetzt mal gemacht, jetzt probiere ich mal einen Ultra oder irgendeinen richtigen krassen Traillauf oder sowas aus. Wundert mich gar nicht. Ne? Und auch dazu kannst du natürlich geile Storys erzählen und Berichte machen und überhaupt. Und dann werden sicherlich auch da ein höherer Grad an Professionalisierung eintreten. Und dann sind auch eben die Kenianer wieder mit dabei, ne? Und die Äthiopier, bin ich mir sicher, ja. Es werden harte Zeiten für den Ultralauf, glaube ich, dann. Müssen wir uns anstrengen oder du jedenfalls, Ludwig? Ja, Tabea, hast du noch eine Frage? Ansonsten? Nein, ich kann einfach nur noch mal sagen, dass ich es echt total schön finde, dich auch jetzt hier zu sehen und zu sehen, dass du wirklich ja sehr, sehr viel Zeit ins Laufen gesteckt hast in deiner Jugend, im jungen Erwachsenenalter und jetzt quasi das Ganze auch weitergeben kannst und sich da irgendwie auch ein Kreis schließt und das auch wieder zeigt, wenn man wirklich für das lebt und brennt, was einen wirklich interessiert und was man weitergeben möchte, dann kann man ja, kann man das auch nach außen bringen und dann lässt sich davon sicherlich auch nach einer Professionalisierung noch leben. Das fand ich sehr schön, sehr inspirierend. Danke, dass Vielen du Dank. Da warst an der Stelle. Sehr gerne. Da kann ich mich nur anschließen. Immer gut gelaunt, immer im Auftrag des Laufsports unterwegs. Das ist auf jeden Fall immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Für mich jetzt schon zum zweiten Mal. Was hast du vor in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten Jahren? Was sind so deine unmittelbaren Pläne und vielleicht auch langfristig gesehen? Was kommt als nächstes? Ja, ich möchte tatsächlich eben dieses Einsteigerprojekt weiter ausbauen. Möchte auch meine Rednertätigkeiten da, so Keynote-Speaker und sowas, das möchte ich weitermachen. Und dann ja, ich sag mal, so ganz große sportliche Ziele habe ich jetzt nicht wirklich, aber ich habe schon Bock drauf, einfach vielleicht doch mal irgendwie so ein Traillauf irgendwo mal quer durch die Alpen zu machen oder solche Geschichten, Zugspitz Ultra Trail, keine Ahnung. Jetzt nicht wirklich ambitioniert und daran scheitert es momentan auch, weil ich einfach auch zu faul bin, tatsächlich mehr als 3-4 Mal die Woche zu trainieren. Und dann wünsche ich mir einfach auch, das ist im Moment halt ganz cool, klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber ich wünsche mir auch, dass ich weiter so viel Zeit auch so für die Family habe und so. Ne? Also wir haben uns vor 2 Jahren ein Wohnmobil gekauft. Es ist total geil, ne? Mit dem Ding durch die Gegend fahren, die Kids sind dabei und dann ziehst du halt irgendwie deine Schuhe an und erkundest irgend so einen neuen Trail da an der französischen Küste, ne? Und siehst da irgendwelche Inselchen und guckst da den Fischern zu und so. Das ist echt Lebensqualität und ja, also momentan macht es einfach Laune. Ich bräuchte jetzt gar nicht irgendwie groß sagen, das und das und das und das muss noch alles passieren. Ne? Im Moment geht es mir einfach verdammt gut und das, ja, ist schön, das genieße ich gerade sehr, ja. Sehr schön, das merkt man dir an. Danke. Das freut uns auch sehr und ich würde sagen, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich, dass du bei uns zu Gast warst. Man findet dich, du hast es schon gesehen, gesagt, auf Instagram, im Web unter laufenisteinfach.de, du hast einen Podcast, du bist eigentlich auf allen Kanälen präsent unter Jan Fitschen, wie sollte es anders sein? Man findet dich. Nehmt euch in Acht, genau. Man findet übrigens auch als erstes ein Video von Ludwig und dir, habe ich heute mal gegoogelt. Sehr gut. Ja, genau. Das Internet vergisst nicht. Ja, genau. Damals waren wir noch jung und schön, oder wie war das? Ja, absolut. Ja. Es sieht jetzt fast so aus schön. Wie das, was ich hier gerade vor mir habe. Okay, ja, ich habe viel schon drauf liegen hier. Super, nochmal vielen Dank, okay. Alles Gute. Ja, sehr gerne, und, euch auch. Wir geben zurück ins Studio. Danke, alles tschüss, klar. Ciao. So, und das war das Interview mit Jan Fitschen. Ich bedanke mich bei Jan und bei Tabea und bei Ludwig. Beim Ludwig für dieses schöne, großartige Interview. Und damit würde ich auch den Podcast für heute schließen und möchte mich verabschieden und gebe das Wort jetzt mal weiter in die Gruppe. Ja, dann fange ich mal an. Ich muss noch mal ganz dringend was loswerden. Oh. Ich habe nämlich letztens noch mal die Download-Episode mir angeguckt und meine Hamburg-Episode ist leider nicht mehr auf 1. Und ich bitte euch alle noch mal. Was ist denn auf 1? Jetzt bin ich neugierig. Du wirst nicht glauben, aber das kannst du Radfahren, Teil 2, komischerweise. Okay. Ich habe es auch nicht glauben können, dass diese Episode nochmal an den Zweien, die auf 1, auf 2 und 3 jetzt sich im Battle von einer, also einen Download liefern, auf einmal auch mit, ich muss sagen, schon einen größeren Abstand auf einmal. Also ich weiß nicht, was passiert ist, was Leute auf einmal wieder bewegt hat, die Radfahr-Episode zu hören, aber ja, es ist sehr interessant, wie so manchmal die Download-Verhalten sind. Ja, und wenn wir schon dabei sind, geht doch mal bei der Podcast-App eures Vertrauens und bewertet uns doch mal. Lasst uns auch ein Like da. Geht auf unser Instagram-Kanal. Dienstags, wie immer, die Live-Episode. Die letzte war sehr unterhaltsam mit Adrian und Tabea, die sich euch euren Fragen gestellt haben. Ich glaube, das hat auch großen Andrang gefunden. Ja, und dann würde ich von meiner Seite aus sagen, macht's gut und ich übergebe mal an die Tabea. Ja, ich hätte eigentlich genau dasselbe gesagt. Von daher wünsche ich euch eine tolle neue Woche. Seid dabei am Dienstag. Und ich übergebe weiter an den Adrian. Ja, und ich schließe einfach mit der die Episode. Wünsche euch schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr läuft. Bis zum nächsten Mal. Und guten Hunger. Ciao. Ciao. Ciao.